Diagonal. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitte schön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch, Gleichschaltung. Das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Sie war ein Popstar der Philosophie und wäre es auch heute noch. Vor 50 Jahren, am 4. Dezember 1975, ist Hannah Arendt gestorben. Wir wiederholen eine Sendung über diese so wichtige wie unbequeme politische Denkerin aus dem Jahr 2005. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Nach Hannah Arendt heißen Straßen und Schulen, es gibt Hannah Arendt-Archive, Zentren und Institute, Hannah Arendt-Professuren, Hannah Arendt-Tage, einen Hannah Arendt-Preis, ein Theaterstück, einen Roman, ja sogar einen Spielfilm von Margarete von Trotta gibt es über sie. Dann diesen Mörder als einen Clown zu bezeichnen, der kein ganz zu schweigen von den Büchern, wissenschaftliche wie populäre, jährlich erscheinen zig neue, besonders heuer. Rund 25 Titel von Arendt selbst, hunderte über sie, sind zurzeit auf Deutsch lieferbar. Auf den Schutzumschlägen ein langes, schmales Gesicht, manchmal lächelnd, ironisch, schüchtern, meistens ernst. Dunkle Augen, in der rechten Hand die unvermeidliche Zigarette. Kein Zweifel, Hannah Arendt ist das, was man eine Ikone nennt. Von der Arendt wird gesprochen, als wäre sie Schauspielerin oder Opernsängerin gewesen. Eine Philosophin als Symbolfigur. Doch Symbol wofür? Hören wir die Ergebnisse einer Umfrage von Günter Keindelsdorfer. Es ist gerade das Unorthodoxe ihres Philosophierens, das die deutsch-jüdische Denkerin auch für jüngere Intellektuelle inspirierend macht. Die Schriftstellerin Eva Menasse zum Beispiel ist bekennende Hannah Arendt-Leserin. Hannah Arendt verdanke ich einen wunderbaren Satz. Hannah Arendt hat einmal gesagt, ich denke, wenn ich schreibe. An den Satz muss ich selber immer denken beim Schreiben, weil das genau dieselbe Art ist, wie meine Gedanken funktionieren. Also man kann über ein Thema lang nachdenken, aber die Theorien und die Schlüsse, also das Ergebnis daraus, ergibt sich erst beim Schreiben. Wobei es gar nicht so einfach ist, die zentralen Thesen des Arendtschen Denkens in einigen wenigen Sätzen zusammenzufassen. So etwas wie eine einheitliche Theorie hat die Philosophin nie formuliert. Dem Wiener Philosophen Konrad Paul Liessmann gefällt das. Ja, Hannah Arendt hat sich ja selber auch immer als Außenseiterin bei allen Positionen gesehen und sie hat sich ja auch fast mit allen angelegt. Sie, die sich als deutsche Jüdin sehr bewusst verstanden hat, hat sich mit den Zionisten angelegt, sie hat sich mit den Linken angelegt, obwohl sie mit einem Kommunisten, mit Heinrich Blücher, verheiratet war. Sie wurde konservativ gescholten, obwohl sie sich selber sozusagen jetzt auch von ihrem staatspolitischen Bewusstsein her eher als Revolutionärin eingeschätzt hat. Einer ihrer wichtigen Texte, On Revolution, behandelt ja die Revolution als wirklich zentrales politisches Paradigma. Ähnlich sieht das Klaus Stadler. Er war viele Jahre lang der für Hannah Arendt zuständige Lektor im Piper Verlag in München. Hannah Arendt lasse sich nicht so einfach einordnen, meint er. Ich bin jetzt auch nicht sicher, wo sie sich selber gesehen hätte. Sie ist ja in der Studentenbewegungszeit zum Teil als konservativ eingeordnet worden, danach eigentlich eher wieder nicht. In dem Zusammenhang der Diskussion jüdischer Fragen ist sie als politisch nicht korrekt eingeordnet worden. Also das Reizvolle ist eigentlich gerade, dass sie in das typische Schema rechts-links, konservativ-progressiv eigentlich wirklich nicht passt. Für den Publizisten Paul Lendwey, der im stalinistischen Ungarn der 1950er Jahre 8 Monate lang im Gefängnis saß, haben die Bücher Hannah Arendts eine besondere Bedeutung. Lendwey empfängt den Besucher in seiner Wiener Wohnung. Um ihn herum stapeln sich 2 Dutzend Hannah Arendt-Bände, alle mit kleinen Zettelchen und zahlreichen Anmerkungen versehen. Hannah Arendt ist für Lendwey vor allem eine Philosophin der Freiheit. Ich habe hier einen Satz: von allen spezifischen Freiheiten die uns in den Sinn kommen mögen, wenn wir das Wort Freiheit hören, ist die Bewegungsfreiheit. Nicht nur die historisch älteste, sondern auch die elementarste. Das Aufbrechen können, wohin man will, ist die ursprünglichste Gebärde des freien Seins. Wie umgekehrt, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit seit eh und je die Vorbedingung der Versklavung war. Hannah Arendt erklärt, die in Salzburg lehrende Politikwissenschaftlerin Sonja Puntscher-Riekmann sei eine ihrer Lieblingsautorinnen. Sie ist eben nicht die Elfenbeinturmdenkerin. Sie hat sich ja, wie wir wissen, in alle Schlachten eingemischt, die es zu schlagen gab. Und da sind ganze Freundschaften über ihre Positionen, gerade zum Totalitarismus, aber dann auch zur Frage des Judentums zerbrochen. Das leisten sich die wenigsten Denker und das ist, denke ich, auch eine Faszination, die von ihr ausgeht. Hannah Arendt genießt heute, man kann es so sagen, den Status einer intellektuellen Ikone. Ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod ist die Philosophin präsenter denn je im internationalen Diskurs. Der Google-Test beweist es. 4,3 Millionen Treffer ergibt die Internetrecherche nach dem Suchbegriff Hannah Arendt. Zum Vergleich, Adorno bringt es auf 2,3 Millionen Treffer, also auf gut die Hälfte. Auch Jacques Derrida mit 1,9 Millionen, Wittgenstein mit 1,6 Millionen und Habermas mit 1,3 Millionen bleiben signifikant hinter Hannah Arendt zurück. Was zählt, das liegt dazwischen. Diagonal zur Person Hannah Arendt, die radikale Denkerin des Neuanfangs. Eine Sendung von Peter Lachnit und Johann Kneis. Und anlässlich ihres 50. Todestages aktualisiert von Nicole Dietrich. Eine Sendung, in der versucht werden soll, den einen oder anderen der Widersprüche zu erhellen, wenn schon nicht aufzuheben, die Hannah Arendt uns bis heute aufgibt. Eine besondere Persönlichkeit, die sich konsequent, man könnte auch sagen störrisch, den Schubladen verweigert hat, in denen man ihr Werk hätte ad acta legen können. Historikerin, Literatin, Sozial- oder Politikwissenschaftlerin, all das war sie und war sie nicht. Die Bezeichnung Philosophin hat sie selbst sich explizit verbeten. 2 Stunden Nachdenken über und mit Hannah Arendt. Ein Wort der Warnung gibt sie selbst uns mit auf den Weg. Gesprochen in der Dankesrede für den Lessing-Preis der Stadt Hamburg 1959 und Lessing zitierend. Ich bin nicht verpflichtet, die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. Meine Gedanken mögen sich immer weniger verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen, wenn es denn nur Gedanken sind, bei welchen die Leser Stoff finden, selbst zu denken. Hier der Fahrplan bis 19 Uhr. Von Königsberg nach New York. Über Marburg, Freiburg, Heidelberg, Berlin, Paris und über Görs, das Internierungslager des Vichy-Regimes für Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Michael Schrott über Stationen eines ruhelosen Lebens, wie es das 20. Jahrhundert schrieb. Was auch erklärt, warum die Tochter aus gutbürgerlichem Haus vom Weg der reinen Philosophie abkam. Und unter anderem zu einer Theoretikerin der Revolution wurde, die der Studentenbewegung um 1968 allerdings als konservativ galt. Dafür in den 90er Jahren als Vordenkerin der Zivilgesellschaft entdeckt wurde. Ein Genie für die Freundschaft, attestierte Hannah Arendt ihr langjähriger Freund und Wegbegleiter Hans Jonas. Einer aus einem außerordentlich weiten Kreis enger Freunde. 3 aus Hannah Arendts Umfeld suchte Madeleine Amberger in New York auf. Die schöne Jüdin und der ältere Nazi. So würde sie Hollywood vermutlich inszenieren. Die kurze, lange Liebesbeziehung zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger. Was fand er an ihr? Was fand sie an ihm? Und warum kam sie noch Jahrzehnte nach der Affäre nicht von ihm los? Rosa Lyon über die Alchemie einer unwahrscheinlichen Verbindung. Parias und Parvenus. In diese Existenzweisen zwang die Gesellschaft Juden vor, aber auch noch nach der Emanzipation, fand Arendt in den 1920er Jahren, als sie über die jüdische Schriftstellerin der Romantik Rahel van Hagen forschte. Peter Zimmermann über Hannah Arendts Positionen zum Judentum. In der 2. Stunde geht es dann um Hannah Arendts politische und philosophische Hauptwerke. Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft. Ihre Analyse der nationalsozialistischen wie auch der stalinistischen Herrschaft und deren Vorbedingungen machte Arendt 1951 schlagartig bekannt. Wurde Arendt im Kalten Krieg instrumentalisiert? Über die Aktualität und verschiedene Lesarten von Arendts Totalitarismustheorie diskutieren Rudolf Burger und Eva Kreisky. Außerdem, um diese nun schon 20 Jahre alten Beiträge und Diskussionen, einige der Gesprächspartner und Partnerinnen sind bereits verstorben, ein Stück in die Lebendige von Trump, Gaza, Putin, von Algorithmen, Fake News und sozialen Netzwerken bestimmte Gegenwart zu heben, lassen wir zwei Arendt-Biografinnen ausführlich zu Wort kommen. Die deutsche Politikwissenschaftlerin Grit Strassenberger und die britische Historikerin Lindsay Stonebridge. Ich würde sagen, dies Art zu morden vom Schreibtisch oder in Massen ist natürlich ein unvergleichlich furchtbarer Typus Mensch als jeder Mörder, weil er gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer hat. Er tötet ja wirklich, als ob's Fliegen sind. Hannah Arendts Bericht vom Prozess gegen einen hochrangigen Schreibtischtäter löste 1963 in den USA Boykottaufrufe und ein Jahr darauf in Deutschland hitzige Debatten aus. Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Monika Hallkort fasst die Diskussion über Hannah Arendts umstrittene These zusammen. Und Hannah Arendt selbst rückt im Gespräch mit Joachim Fest 1964 verbreitete Missverständnisse zurecht. Kleinmöbel und Musik. Ausschnitte aus Texten von Hannah Arendt, gelesen von Brigitte Furgler. Stellungnahmen pro und auch contra Arendt von Sozial- und Politikwissenschaftlern, Schriftstellerinnen und Philosophen. Und warum Theodor Adorno bei Arendt Hausverbot hatte. Das ist heute unsere Rätselfrage. Hatte Adorno, Arendts erstem Mann, Günther Anders, die Universitätslaufbahn vermasselt? Hatte er ihr Buch Über die Revolution verrissen? Oder hatte der bekannte Womanizer der um 3 Jahre jüngeren Avancen gemacht, die diese als unschicklich empfand? Kein Musiksalon heute, dafür Musik aus Hannah Arendts Lebzeiten. Musik spielte keine große Rolle für sie, aber gerne mochte sie Mozarts Streichquintett in G-Moll, sagten uns unsere New Yorker Gesprächspartner. Eine Aufnahme, die sie gekannt haben könnte, Jascha Heifetz mit Israel Baker, William Primrose, Virginia Majewski und Gregor Piatigorsky, 1961. Thank you. Diagonal heute zur Person Hannah Arendt, eine Intellektuelle, deren Werk in gewisser Weise im Schatten ihres bewegten Lebens zu stehen scheint. Michael Schrott über einen bemerkenswerten Lebenslauf. Als das Mädchen 7 ist, stirbt ihr Vater an den Spätfolgen einer Syphilis. Die geliebte Mutter, sie ist Bildhauerin und Anhängerin von Rosa Luxemburg, ist nun häufig auf Reisen. Und jedes Mal ängstigt sich das Mädchen, ob sie auch ja wieder zurückkomme. 1906, am 14. Oktober, ist sie dem Ehepaar Paul und Martha Arendt in Linden bei Hannover als Johanna geboren worden. Eine sozialistisch orientierte, jüdisch assimilierte Familie. Als sie 3 ist, erkrankt der Vater, ein Elektroingenieur, und übersiedelt nach Königsberg, die Hauptstadt Ostpreußens, die Heimatstadt der Eltern. Hanna ist 13, da heiratet die Mutter neuerlich. Hanna muss sie nun nicht nur mit einem Mann teilen, sondern auch mit 2 älteren Stiefschwestern, mit denen sie sich nicht besonders versteht. Sie verkriecht sich unter Büchern. Mit 16 hat sie schon, wir sind schließlich immer noch in Königsberg, Kants Kritik der reinen Vernunft gelesen, Jaspers Kierkegaard und einen Lesezirkel für antike Schriften gegründet. Die Welt ist für sie ein verwirrender Ort, wo sie sich ungeschützt und hilflos fühlt. In einem Brief schreibt sie: Der blödsinnige von Jugend anerzogene Zwang, vor aller Welt immer so zu tun, als ob alles in bester Ordnung ist, kostet den besten Teil meiner Kraft. Gar nichts ist für sie mehr in bester Ordnung, als einer ihrer Lehrer abfällige Bemerkungen über Hannas Judentum macht. Sie ruft ihre Mitschülerinnen zum Boykott des Unterrichts auf, mit Unterstützung ihrer Mutter. Die Folge: ein Schulverweis. Hanna macht das Abitur extern, früher noch als ihre Klassenkameradinnen. Hannah Arendt ist 18 und man schreibt das Jahr 1924, als sie für ein Studium der Philosophie, Theologie und klassischen Philologie in die kleine hessische Universitätsstadt Marburg übersiedelt. Mit ihrem Bubikopf und ihrer modischen Kleidung fällt sie einem 35-jährigen Philosophieprofessor auf. Der beobachtet sie erstmal 2 Monate lang, dann lädt er sie in sein Büro ein. Sie kommt mit einem ausgesprochen verwegenen Hut. Ein Brief, den er 14 Tage später schreibt, belegt den Anfang physischer Intimität. Der Professor, ein braungebrannter Skifahrertyp, ist Martin Heidegger. Nicht nur fast doppelt so alt wie Hanna, sondern auch verheiratet mit Elfriede, einer glühenden Antisemitin. Als diese eifersüchtig wird, setzt er Hanna unter Druck, Marburg zu verlassen. Weggegangen aus Marburg bin ich ausschließlich deinetwegen, schreibt sie an Heidegger 25 Jahre später. Sie studiert weiter in Freiburg im Breisgau bei Edmund Husserl, dann in Heidelberg bei Karl Jaspers, der ihr Mentor wird und ihr ein Leben lang verbunden bleibt. Sie promoviert bei Jaspers 1928 über den Liebesbegriff bei Augustinus. Ein Jahr später lernt sie bei einem Kostümfest in Berlin einen Studenten Heideggers kennen, Günther Stern, und heiratet ihn. Ich war, als ich aus Marburg fortging, fest entschlossen, nie mehr einen Mann zu lieben und habe dann später geheiratet. Irgendwie ganz gleich wen, ohne zu lieben. Mit Günther Stern, den Hannas Zigarrenrauchen nervt, lebt sie von der Hand in den Mund, in Berlin, in Frankfurt, wieder in Berlin, wo Stern seine literarische Laufbahn beginnt, unter dem Namen Günther Anders. Nach dem Krieg wird er als Technologie- und Medienphilosoph sowie als Atomgegner bekannt werden. 1933 flieht Anders nach Paris ins Exil, de facto das Ende der Ehe. Hanna arbeitet im Untergrund für die deutschen Zionisten, wird von der Gestapo kurz inhaftiert und flieht nun auch nach Frankreich, wo sie als Sozialarbeiterin in jüdischen Organisationen werkt und Walter Benjamin kennenlernt. 1935 reist sie erstmals nach Palästina. 1936, sie ist jetzt 30 Jahre alt, trifft sie in Paris auf den gleichfalls emigrierten Berliner Heinrich Blücher. Teilzeitjournalist und Vollzeitbohemian, Marxist und Ex-Anarchist, ein Autodidakt aus ärmlichen Verhältnissen im makellosen Dandy-Outfit. Die beiden Heimatlosen werden sich gegenseitig zum schützenden Zuhause. 1940 heiraten sie und bleiben 30 Jahre mehr oder weniger zusammen. Jahrelang muss sie für die gemeinsamen Lebenskosten aufkommen und hält ihm vor, dass man nicht nur als Sohn durchs Leben gehen kann. Doch Blücher ist ein großartiger Gesprächspartner, ein begnadeter Redner und ein begabter Liebhaber und Autor von Liebesbriefen, in denen er sich etwa wünscht, mit einem schönen, enormen Wind in deine Büsche hineinzublasen. Um die Jahreswende 1940-41, die Deutschen haben mittlerweile Frankreich besetzt, wird Hannah Arendt für einige Wochen im berüchtigten Auffanglager Gürs interniert. Danach gelingt ihr mit Ehemann und Mutter die Emigration in die USA. die ihr zur zweiten Heimat werden soll. Zunächst schreibt sie politische Kolumnen für die deutsch-jüdische Wochenzeitschrift Der Aufbau. Dann wird sie Cheflektorin eines Verlags und schließlich Leiterin einer Organisation zur Rettung jüdischen Kulturguts. In dieser Funktion kommt sie 1949 erstmals wieder nach Deutschland. Sie bagatellisiert vor sich und anderen Heideggers nationalsozialistische Verstrickungen. 1951 wird Hannah Arendt amerikanische Staatsbürgerin. Es erscheint ihr Hauptwerk Origins of Totalitarianism. Darin versucht sie zu verstehen und gedanklich zu durchdringen, worauf die meisten nur mit Verdrängung reagieren können, die Gräuel des Nationalsozialismus und des Stalinismus. Mein Beruf ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophin. Hannah Arendt erhält eine Professur am New Yorker Brooklyn College und hat eine schwere Ehekrise, weil Heinrich Blücher keine Gelegenheit auslässt, um fremd zu gehen. Gleichzeitig unterhält sie eine Beziehung zu Hilde Frenkel, der Geliebten eines verheirateten Theologen. Schließlich vereinbaren die Eheleute, sich gegenseitig Freiheiten zu gewähren. Diese Narren, die glauben, Treue sei, wenn das Leben aufhört. Sie bringen sich um das Leben überhaupt. Vom tätigen Leben oder Vita Activa heißt Arendts handlungstheoretische Untersuchung von 1960. Darin unterscheidet sie drei Typen menschlicher Aktivität: die Arbeit, die Produktion und das Handeln. Arendt analysiert, dass seit dem Beginn der Moderne die Arbeit zulasten der politischen Handlungsfreiheit überhöht wird. Die Zeitschrift New Yorker schickt Arendt 1961 zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem. Ein Jahr später erscheinen die Beiträge als Buch Eichmann in Jerusalem. Hannah Arendt wird Professorin für politische Theorie an der Uni Chicago. Sie lernt den Schriftsteller Uwe Jonsson kennen und schätzen. 1970 veröffentlicht sie ihre Studie Macht und Gewalt. Motiviert durch den Vietnamkrieg, die Studentenunruhen der 60er Jahre und die Rassenunruhen in den USA, untersucht sie hier das eigentümliche Verhältnis zwischen der Macht, die ein genuin politisches Phänomen ist, und der Gewalt, die höchstens in den Randbereichen des Politischen auftreten sollte, will man nicht das Politische selbst gefährden. Mit den Politikwissenschaften bin ich jetzt fertig. Ab jetzt und für die Zeit, die mir noch bleibt, beschäftige ich mich mit transpolitischen Themen. Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr. 1975, am 4. Dezember, stirbt sie in New York. Ein halbes Jahr davor ist sie noch einmal in Deutschland gewesen, in Marburg und Freiburg. Ein letztes Mal den Mann besuchen, von dem sie nicht loskommt, Martin Heidegger. Fast exakt die Hälfte ihres Lebens, drei Viertel ihres Erwachsenenlebens, verbrachte Hannah Arendt in den USA. Dankbar gegenüber dem Land, das ihre Mutter, ihren Mann, viele der Freunde und Bekannten und sie selbst aufgenommen und ihr Chancen gegeben hatte. Arendt wurde zur amerikanischen Verfassungspatriotin, die trotzdem oder gerade deshalb entsetzt war über vieles, was in den USA geschah. Die antikommunistische Hexenjagd der McCarthy-Zeit, die Rassendiskriminierung oder der Vietnamkrieg, dessen wegen sie die USA fast wieder verlassen hätte. Nicht zuletzt Nixons Watergate-Affäre. Ereignisse, die für Arendt den Geist der Gründerväter pervertierten und sie zu zahlreichen Arbeiten motivierten, über Macht und Gewalt, über die Lüge in der Politik und über zivilen Ungehorsam. Die unorthodoxe Denkerin war ein kritischer Gast der neuen Welt. Wie wird sie dort von Menschen aus ihrem Umfeld erinnert? Eine Spurensuche von Madeleine Amberger. So haben alle, die Hannah Arendt gut kannten, sie in Erinnerung. Ein strahlendes Lächeln, weit ausgebreitete Arme, die einladen, sich umarmen zu lassen. Dieses Schwarz-Weiß-Foto einer schon betagten Hannah Arendt hängt in der Wohnung ihrer Biografin Elizabeth Young Brühl. In her apartment. Das war in ihrer Wohnung. So that's the windows that I was describing to you are just to the left in the back. Hinten links sind die Fenster. So happy to have. Ich freue mich, dass ich dieses Foto besitze. Ein anderes Geschenk von Hannah Arendt an ihre Schülerin findet nur zu besonderen Gelegenheiten Verwendung. Eine zierliche, goldene Damenarmbanduhr. This is Hannah Arendt's watch. Das ist Hannah Arendts Uhr. Ich trage sie nur bei besonderen Gelegenheiten. For special occasions. And I am always very careful to wear it whenever I lecture about her. Und ich trage sie immer, wenn ich einen Vortrag über sie halte. Noch heute kommen der Biografin die Tränen, wenn sie lange von Hannah Arendt erzählt. Ihr fehlt, was auch alle anderen vermissen: die Gespräche, die Warmherzigkeit, der Witz. Die 86-jährige Lotte Köhler war 20 Jahre lang mit Hannah Arendt eng befreundet. Sie lernten einander über den emigrierten deutschen Literaturwissenschaftler Benno von Wiese kennen. Sofort hatte man den Eindruck, dass es sich um einen sehr besonderen Menschen handelt. Und dieser Eindruck von ihrer Originalität und Besonderheit hat sich in den kommenden Jahrzehnten dann verstärkt. Einem Gespräch mit Hannah Arendt hing man auf dem Nachhauseweg immer im Gedanken nach, erinnert sich die in Rostock geborene Lotte Köhler. Die ehemalige Germanistikprofessorin an der City University of New York hat auch lange Zeit Hannah Arendts Nachlass verwaltet. Das obliegt nun Jerome Cohn, dem letzten Assistenten Hannah Arendts, an der New School of Social Research in New York. Man könne sie mit niemand anderem vergleichen, sagt auch Jerome Cohn. Man hat nie gewusst, was sie als nächstes sagen würde. In Gesprächen ging es nicht darum, zu einem Schluss zu kommen, sondern darum, von einem ins andere zu gehen. Hannah Arendt und Heinrich Blücher kamen 1941 nach New York. Anfangs lebte das Ehepaar Blücher gemeinsam mit Hannah Arendts Mutter Martha in möblierten Zimmern. Für den Lebensunterhalt sorgten jüdische bzw. protestantische Organisationen. Auch nach der Veröffentlichung von »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« waren die Blüchers nicht gerade reich. Sonst, erinnert sich Lotte Köhler, wäre man wohl kaum in einen eher bescheidenen Ort wie Palenville in den Catskills, einer hügeligen Waldregion nördlich von New York, auf Sommerfrische gefahren. Wie Hannah arbeitete man morgens an Büchern, an seinen eigenen Sachen, liest und so. Und nachmittags fährt man dann Kaffee trinken. Da gab es also ein schönes Wiener Kaffee, wo alle Österreichisch sprachen und schönen Bohnenkaffee kochten. Und es kamen eben viele sie dann besuchen in diesem Ort. Und dann fuhren wir dahin, nicht? Hannah Arendt und Lotte Köhler gingen leidenschaftlich gern ins Kino. Lotte Köhler erinnert sich etwa an die Filme Elvira Madigan und Letztes Jahr in Marienbad. Gespräche waren Hannah Arendt und ihrem Tribe, dem Stamm, wie sie ihre Emigrantenfreunde nannte, immer wichtig. Doch dabei, erzählt Lotte Köhler, sei es nicht ausschließlich um Hochintellektuelles oder um Politik gegangen. Es waren oft einfach sehr menschliche Gespräche. Ich erinnere mich an eins, das über Freundschaft sprach. Und ich sagte, naja, also Familie oder das Land, wo man geboren ist, alles dieses und die Zeit und so, das alles kann man sich nicht aussuchen. Aber seine Freunde kann man sich aussuchen. Und sie sagte dann, aber nein, Lottchen, so ist das doch nicht. Denn so häufig hat man doch dann Freunde, die einfach hinzukommen, dadurch, dass man schon andere Freunde hat. Oder durch einen Mann, den man heiratet und so, was natürlich richtig ist. Später zogen die Blüchers an den Riverside Drive, eine seriöse Wohngegend mit gepflegten Althäusern aus dem frühen 20. Jahrhundert auf der Upper West Side von Manhattan. Von Hannah Arendts Arbeitszimmer aus fiel der Blick auf den Riverside Park, dahinter den Hudson, dann das Ufer des Nachbarstaates New Jersey und ein Stück nördlich die George Washington Bridge. Heute zieht vor den Fenstern mit Flussblick auch die Stadtautobahn des Westside Highway vorbei. Auf Hannah Arendts Schreibtisch waren drei Gegenstände konstant. Zwei Fotos, ein Porträt von ihrer Mutter und eines von Martin Heidegger, sowie eine kleine Büste von Sokrates. Elisabeth Young-Brühl, die bei Hannah Arendt studierte und ihre erste Biografie verfasste, erinnert sich an das Morgenritual im Hause Blücher. Their morning routine was hilarious because they would sit in a little table on the side of the library. They had a beautiful dining room library. Ihr Morgenritual war ausgesprochen witzig. Sie hatten eine sehr schöne Bibliothek im Speisezimmer und dort stand auch ihr kleiner Frühstückstisch. Sie hatten Kaffee und Croissants und stritten über die Zeitung, darüber, wer mit dem ersten Teil und wer mit dem zweiten, dem Lokalteil, anfangen würde. Und dann stritten sie über alles, was drin stand. Ach, was die da sagen, ach, das ist ja unglaublich. First off, but then over everything in it. Can you believe this, you know? Ach, they've said this again. Ach, ach. You know, it was all full of ach. Alles war ach, ach über die Dummheit in der Politik. The stupidity of politics and all this was hilarious. Der große Schock in ihrem Leben war das Eichmann-Buch. Sie war zu der Zeit, als es veröffentlicht wurde, im New Yorker nicht hier, sondern auf Reisen. Und als sie dann zurückkam, da wurde ihr das ganze Ausmaß des Schocks, den sie hervorgerufen hatte, wurde ihr klar. Denn sie fand Berge von Post und unendlich viele Briefe, die sie scharf angriffen und nur wenige, die ihr eine Zustimmung aussprachen und das gut fanden, ihre Reportage. Und dann folgte eben ein richtiger Sturm des Angriffs aus dem jüdischen Lager, aber später auch noch von den Deutschen. Unter diesem Sturm der Entrüstung hat Anna Arendt sehr gelitten. Lotte Köhler meint, dass der Aufruhr jedoch auf einem Missverständnis zwischen Autorin und Publikum beruhte. Ihr wurde vorgeworfen, Herzlosigkeit und Kaltblütigkeit und ganz davon abgesehen auch Antisemitismus und solchen Unsinn. Aber ich glaube, dass sie vor allen Dingen sich bei der ganzen Sache so innerlich distanzieren musste von dem, was vorging in Jerusalem und von dem, was dort verhandelt wurde. Dass alles, was sie aufzeichnete, dadurch zu distanziert und harsch erschien. In Hannah Arendts Seminar an der New School for Social Research aufgenommen zu werden, war für Studenten etwas Besonderes. Sie traf jeden einzelnen Bewerber vorher zu einem Einzelgespräch. Das war durchaus mit Angst verbunden, denn Hannah Arendt war nicht nur für ihre Brillanz, sondern auch für ihre scharfe Zunge bekannt. Dummheit, erzählt Jerome Cohn, sei ja unerträglich gewesen und ihr Urteil über Menschen fiel oft harsch aus. Für die Studenten war Hannah Arendt eine imponierende Gestalt. Bei ihren Vorträgen sei sie wie eine Primadonna dagestanden, sagte die amerikanische Literatin und enge Arendt-Freundin Mary McCarthy. Das machte es freilich umso schwieriger, bei Veranstaltungen unauffällig zu bleiben, erinnert sich Elizabeth Young Brühl. Anfang der 70er Jahre etwa diskutierten die Studenten der New School, ob sie aus Protest gegen den Vietnamkrieg streiken sollten. This was a very, very heated debate. And I took Hannah Arendt, escorted her to it. And we were... Es war eine sehr hitzige Debatte, zu der ich Hannah Arendt begleitet hatte. Wir sind hinten im Saal gestanden und sie war gefesselt von dem, was sich abspielte. Leute brüllten einander an, wirklich brutale Wortgefechte. Sie war fasziniert. Sie wollte sich jedoch keinesfalls daran beteiligen. Ein paar Mal wurde sie erkannt und man sagte zu ihr, Dr. Arendt, sagen Sie doch, was Sie sich denken. Worauf sie sagte, das ist nicht meine Versammlung. Would come over and say, Dr. Arendt, what do you think? Why don't you say what you think here? And she said, it's not my meeting. Hannah Arendt arbeitete bis zuletzt. Ihr letztes Werk vom Leben des Geistes blieb unvollendet. Ihr Tod im Dezember 1975 kam nur für Nicht-Eingeweihte plötzlich. Lotte Köhler wusste, wie krank ihre Freundin tatsächlich war. Sie hatte ja eine wirkliche Bedrohung und das war ihr krankes Herz. Schon im Frühling 1974 hatte sie den ersten großen Herzinfarkt, während sie in Aberdeen Vorlesungen hielt. Also erst war Mary McCarthy bei ihr, dann bin ich hingeflogen. Und das war eben sehr typisch, als ich dort sie dann in der Klinik besuchte. Da sagte sie als erstes, also in meinem Koffer ist eine ganze Stange Zigaretten, bitte bring mir die Zigaretten. Ich sagte, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Arzt ihr das erlaubt. Ja, natürlich nicht, aber meine Zigaretten. Und die habe ich ihr gebracht. True hieß die Marke. Sie ist mit einer Zigarette in der Hand gestorben hier. Als Hannah Arendt nach New York kam, spielten jiddischsprachige Radiosender der Stadt dieses Lied von den Barry Sisters. Ooh, Mama, am I in love? Ooh, Mama, heaven's above. To the guy who says yes to the boss. But when it comes to making love, he gets his point across. Ooh, mama, has he got arms? Ooh, mama, what manly charms. I don't care even if he has no money in the bank. Whoa, ooh, mama, am I in love? Spitze auf sein Fiedel, als sein Herz geht, die Schlädel, oi, Mama, wirf mir hier nun schier. Mit seinen schönen schwarzen Augen, hat er mir dann Säge zeigen, oi, Mama, wohin geht es dir? Wenn er sucht, hey, die Mädel, wüsste doch, hat er lieb, ein Mädel in sein Spiel klärt, ein Herz herein. Oi, wüsst doch, tanzen, wüsst doch, singen, oi, gewollt, mehr zu springen, und ihr Mama, kehre ich mehr sein. Oi, Mama, bin ich verliebt, babruli, la babruira. Oi, Mama, bin ich verliebt, babruli, la babruira. Ma klezmer jingle, Mama, getreie, liegt mein Ohr in Sinn. Ich weine, lache, weiß nicht, Mama, sah, ne Welt zu finden. Oi, Mama, oi, Mama, wenn ein Spitali lobt sein Fiedel. Oi, Mama, oi, Mama, oi, you. Weil die ganze Welt darin genehm, in sie gedrückt, sie sich. Oh, Mama, oh. An der amerikanischen Denkweise, schätzte Hannah Arendt, die grundlegende Aufbruchsstimmung, die Bereitschaft, Dinge anzupacken und, wenn nötig, umzukrempeln. Ein Esprit, der mit ihrer politischen Philosophie des Neubeginns eng verwandt war. Durchaus im Widerspruch zum Zeitgeist der Nachkriegsära verstand sie Politik nicht als Einschränkung von Freiheit. Im Gegenteil, in einem Grundsatzpapier über Freiheit und Politik, beides Schlüsselbegriffe ihres Werks, schrieb sie: Ursprünglich erfahre ich Freiheit und Unfreiheit im Verkehr mit anderen und nicht im Verkehr mit mir selbst. Frei sein können Menschen nur in Bezug aufeinander, also nur im Bereich des Politischen und des Handelns. Nur dort erfahren sie, was Freiheit positiv ist und dass sie mehr ist als ein Nicht-Gezwungen-Werden. Hannah Arendt hat immer gesagt, der Sinn von Politik ist Freiheit. Diese Freiheit ist nicht leicht zu haben. Erstens, zweitens, Politik beruht auf dem Faktum der Pluralität von Menschen. Das heißt, dass ich sozusagen, um in den öffentlichen Raum zu treten und um etwas zu verwirklichen, einen Anfang zu setzen, ein Initium sozusagen zu setzen, es nicht erforderlich ist, dass alle Menschen der gleichen Meinung sind und alle Menschen die gleichen Merkmale haben. Darum ist sie ja so interessant, dass sie sozusagen von dieser Pluralität als Faktum ausgeht und eben nicht sagt, wir müssen diese Pluralität erst schaffen. Sagte die Philosophin Ursula Kubis-Hoffmann in diesem Diagonal aus dem Jahr 2005. Wir grätschen jetzt kurz hinein zwecks Aktualisierung. Arendts Finger lag ja auf der Unterscheidung von Meinung und Tatsachen. Sie beharrte auf dem kategorischen Imperativ und begriff das dramatische 20. Jahrhundert als Aufruf zur Empathie. Wohlgemeint nicht triefender Liebe, sondern Mitgefühl und Respekt vor den Grenzen des anderen. Heute im 21. Jahrhundert hätte sie damit sehr viel zu sagen und wäre wohl so unbequem wie ein Omri Böhm. Die deutsche Politikwissenschaftlerin Grit Strassenberger hat soeben eine neue Biografie veröffentlicht mit dem Titel »Die Denkerin«. Günter Keindelsdorfer hat sie zum Gespräch in Bonn getroffen. Grit Strassenberger, was meinen Sie, was beeindruckt oder begeistert so viele Menschen, auch Intellektuelle, an Hannah Arendt und ihrem Denken? Warum wird sie so verehrt? Verehrt ist nicht so viel gesagt. Sie ist schon eine der am meisten besprochenen Autoren in der Gegenwart. Sie wird von sehr unterschiedlichen parteipolitischen Akteuren für sich in Anspruch genommen. Also das reicht in Deutschland von der CSU bis zu den Grünen, die Arendt als eine ihrer Stammautorinnen und Meisterdenkerin vorschlagen oder vereinnahmen wollen. Arendt ist eine in der Öffentlichkeit präsente Autorin, über die unendlich viel geschrieben wird. Sie hat ein Gespräch geführt, ein intellektuelles Gespräch über die Jahrhunderte hinweg, mit ihren großen Referenzautoren Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, Machiavelli, dann bis zu Karl Marx und Alexis de Tocqueville. Also sie hat dieses große Gespräch geführt und das ist sehr einladend für viele Intellektuelle, die denken, sie können, und das denken sie mit guten Gründen, mitdenken mit Arendt, mitsprechen, fühlen sich eingeladen, mit Arendt weiterzudenken. War Freiheit Ihr zentrales Thema? Die Grundfreiheit, so hat Arendt gesagt, ist die Freiheit aufzubrechen, wohin man will. Und mit diesem Aufbrechen, wohin man will, hat sie ganz verschiedene Facetten der Freiheit verbunden. Die politische Freiheit, sich im öffentlichen Raum mit anderen zu versammeln und gemeinsam zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Aber eben auch die Freiheit des Denkens, seinen Geist zu lehren, Besuche zu machen. Also die eigene Meinung auch erschüttern zu lassen durch Einsichten durch andere. Hannah Arendt war eine Denkerin, die sich als eine von ganz, ganz wenigen Frauen zu ihren Lebzeiten in einer Männerwelt behauptet hat. Wie hat sie das gemacht? Hat sie da Schwierigkeiten gehabt oder wurde sie ohnehin von Anfang an auch von den Männern akzeptiert? Hannah Arendt hatte in ihrem eigenen Selbstverständnis keine Probleme damit, dass sie eine der ganz wenigen Frauen in einer von Männern dominierten akademischen Welt war. Sie hat dieses Thema auch ganz selten überhaupt zum Thema gemacht, obwohl es ihr ja offensichtlich klar geworden ist, dass ringsum um sie herum eigentlich nur Männer waren und auch die großen Ehrungen, die sie erfahren hat, ihre Aufenthalte an den Elite-Universitäten in Harvard und Princeton. Sie war eigentlich immer die erste Frau, die diese großen Vorlesungsreihen gehalten hat. Aber sie hat dieses Thema nie zu ihrem Thema gemacht. Sie hat dann auch sehr sportlich gesagt in dem Interview, was Günter Gauss 1964 mit ihr geführt hat, ja, sie hat halt immer gemacht, was sie wollte. Und das ging, ja. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch mal eine Frau eine Philosophin wird. Nun ja, das ist in der Tat nicht ausgeschlossen. Aber man sieht an dieser Bemerkung, dass für Arendt das Thema Frauen in der Wissenschaft, Frauen in der Öffentlichkeit kein Thema war. Das war, wenn man so will, auch ein blinder Fleck in ihrem politischen Denken. Hat sie sich jemals philosophisch mit feministischen Themen beschäftigt? Also die feministische Theorie war für Arendt nie Gegenstand des Interesses. Sie hat sie wohl wahrgenommen, sie hatte durchaus auch Kontakt mal mit Sartre und dann mit Beauvoir, aber sie hat sich eben mit den feministischen Themen und der Gender-Problematik niemals beschäftigt. Das spielte für sie keine Rolle, ebenso wenig spielte die soziale Frage eine Rolle. Die hat sie ja auch ausgeklammert aus dem politischen Bereich. Und damit auch durchaus die Frage, wie überhaupt die Möglichkeiten sind, sich politisch oder auch akademisch zu beteiligen, wenn so Grundvoraussetzungen nicht da sind. Schwierige Frage, wo würden Sie Hannah Arendt denn politisch verorten? Sie hat sich ja eigentlich zeitlebens dagegen gewehrt, verortet zu werden. Hannah Arendt hat auf die Frage, wo sie politisch stehe, gesagt, ich stehe nirgendwo. Und das ist auch zutreffend, denke ich. Also sie hat sich den großen parteipolitischen Gruppierungen nicht zugehörig gefühlt. Sie hat explizit gesagt, sie war nie Sozialistin und nie Kommunistin, obwohl ihre Eltern beide Sozialdemokraten waren. Sie hat vehement darauf bestanden, nicht als Liberale bezeichnet zu werden. Sie hat aber auch gesagt, dass nun die Linken meinen, sie wäre konservativ, stimme eben auch nicht. Also insofern ist es schwierig zu sagen, wo sie politisch steht. Also parteipolitisch muss man ganz klar sagen, kann man Arendt nicht zuordnen. Und das macht auch, glaube ich, die Attraktivität ihres Denkens aus, dass sie sich nicht in ideologische und parteipolitische Schablonen pressen lässt. Sie ist eine republikanische Denkerin der Freiheit. Sie hat dieses Denken praktiziert im Gespräch mit ihren Lieblings- und Referenzautoren von der Antike bis in die Moderne. Und dieses republikanische Denken ist eine Theorie politischer Freiheit, die durchaus Nähen hat zu den großen politischen Theorietraditionen Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus und auch dem Anarchismus. Also Arendt ist liberal, doch obwohl sie das so vehement abgelehnt hat, darin, dass sie eine große Wertschätzung der Privatsphäre vorgenommen hat und immer für den Schutz dieser Sphäre plädiert hat. Sie ist in gewisser Weise eine Anarchistin, ist sie nicht, aber sie hat etwas übrig für den Anarchismus in diesem rebellischen gegen die Ordnung aufbegehren, gegen Fremdherrschaft aufbegehren und dieses Moment des spontanen politischen Handelns zu betonen. Und sie hat durchaus etwas Konservatives, ja, das konterkariert dieses anarchistische Element oder Motiv, weil sie etwas übrig hatte für die Langlebigkeit guter politischer Ordnungen. Und selbst ein wenig Sozialismus könnte man noch bei Arendt finden, weil sie, trotzdem sie die soziale Frage so vehement ausschließen wollte aus dem Bereich des Politischen, der Auffassung war, dass es sozioökonomischer Voraussetzung bedarf, um politisch handeln zu können. Hannah Arendt ist berühmt geworden in den 50er Jahren mit ihrer Theorie totalitärer Herrschaft. Darunter verstand sie im Wesentlichen den Nationalsozialismus und den Stalinismus. Was würden Sie sagen, Grit Strassenberger, greift diese Totalitarismus-Theorie heute noch, wenn wir heutige autoritäre Herrschaftssysteme in den Blick nehmen? Die Totalitarismus-Theorie von Hannah Arendt ist ja einerseits historisch angelegt und dann auch analytisch mit Blick auf die beiden Phänomene totalitärer Herrschaft im nationalsozialistischen Deutschland und im stalinistischen Russland. Zugleich hat Arendt immer wieder betont, dass auch demokratische Ordnung kippen können in autoritäre und dann auch in totalitäre Regime. Und für diese Kippungen hatte sie ein besonderes Gespür, eine bestimmte Sensibilität. Davon können wir auch lernen, dass vermeintlich ein System, was stabil ist, wenn es nicht mehr in einem gemeinschaftlichen Sinne getragen wird, umkippen kann in eine Mehrheitstyrannei und dann möglicherweise auch in ein totalitäres Regime. Karl Kraus hat 1933 gesagt, zu Hitler fiele ihm nichts ein. Wäre Hannah Arendt zu Trump etwas eingefallen? Ganz sicher wäre Hannah Arendt zu Trump etwas eingefallen. Sie war US-amerikanische Staatsbürgerin. Sie hat sich als solche auch engagiert für die US-amerikanische Demokratie. Und sie hat als politische Theoretikerin auch die US-amerikanische Demokratie kommentiert und kritisiert. Und das hätte sie, wenn sie noch leben würde, heute auch getan. Was ihr zu Trump eingefallen wäre, wären mehrere Dinge, denke ich. Also zum einen wäre ihr eingefallen, dass es sich hier um einen populistischen Verführer und Führer handelt, der verschwörungstheoretisch argumentiert, der darüber die gesellschaftliche Spaltung in den USA befördert, der immer wieder versucht, das von Arendt zu Recht sehr geschätzte System der Checks and Balances zu zerstören, der versucht, die sehr wichtige Institution des obersten Gerichtshofes als Sitz der Autorität anzugreifen und der damit gewissermaßen der möglichen Kippung der US-amerikanischen Demokratie in ein autokratisches System Vorschub leistet. Wir sind frei, die Welt zu verändern, heißt das 2024 erschienene Buch der britischen Historikerin und Publizistin Lindsay Stonebridge, das ebenfalls Arendts Denken in unsere heutigen Problemlagen einzuweben versucht. Ein Beitrag von Robert Rottifer. Man war vorgewarnt worden. Oft und eindringlich, und man hielt sich für dementsprechend gut unterrichtet darin, wie sie aussehen, sich anhören und anfühlen würde. Die vielbefürchtete Wiederkehr des Faschismus, von autoritärer Ästhetik und völkischem Wahn über die Verfolgung von Minderheiten und Andersdenkenden bis hin zur Demontage demokratischer Strukturen. Doch während man in der zweiten Ära Trump all jene dem Faschismus zugeordneten Wesenszüge erkennen kann, ist ihr Eindruck doch ein anderer, der scheinbar im Widerspruch zum disziplinierten Selbstbild der Autoritären steht. Das schiere, desorientierende Chaos der täglich erzeugten Ereignisse, endlose Dekrete, Zölle, Masseninternierungen, Eindringen in Ämter und Rauswurf von Beamtinnen, dazwischen außenpolitische Kehrtwendungen. Dabei wäre genau dieses Gefühl der Desorientierung bereits eloquent beschrieben gewesen. Und zwar in den Worten einer Zeitzeugin. Die Erfahrung einer zitternden, schwankenden Bewegung von allem, worauf wir uns mit unseren Richtungs- und Realitätssinn stützen, zählt zu den geläufigsten und eindrücklichsten, die Menschen unter totaler Herrschaft machen. So formuliert es Hannah Arendt in ihrem 1964 erschienenen Essay »Wahrheit und Politik«, eines der vielen Zitate der einflussreichen Philosophin, die die britische Arendt-Biografin Lindsay Stonebridge in ihrem Buch »Wir sind frei, die Welt zu verändern« zutage fördert. Ich treffe die Autorin, eine 60-jährige Uniprofessorin mit Spezialgebiet Menschenrechte, in ihrem Arbeitszimmer am University College London. I grew up as a Cold War child. The memory of the Holocaust and totalitarianism was strong, and it was, you know, the cruelty, the violence, the fascism, the hypermasculinity. Ich wuchs als Kind des Kalten Krieges auf. Die Erinnerung an den Holocaust und Totalitarismus war noch stark präsent. An die Brutalität, die Gewalt, den Faschismus, die Hypermaskulinität. Ich hatte nie erlebt, was es bedeutete, in einer Welt zu leben, wo einem langsam der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Vielleicht waren wir eine sehr glückliche Generation. Wir lebten im Schatten des Faschismus, in Kulturen, die das zu vermeiden versuchten. Es gab ein Gefühl dafür, dass Bildung wichtig ist, die Künste, die Demokratie. Aber dieses Gefühl, dass die Realität völlig aus den Fugen gerät, hatte ich bis ins Jahr 2016 nie empfunden. Was ist wahr? Was ist real? Wie erleben andere die Wirklichkeit? Erleben wir dasselbe? Scheinbar nicht. What is real? What is everybody else experiencing? Are we experiencing the same thing? Because it seems like we're not. Lindsay Stonebridge begann die Arbeit an ihrem Arendt-Buch 2020, am Ende der ersten Ära Trump. Zur selben Zeit übrigens, als der belgische Musiker Styrofoam dieses Instrumental herausbrachte. Es heißt Political Song for Hannah Arendt to Sing. Der Titel scheint willkürlich, aber doch symptomatisch für die in den letzten Jahren merklich gewachsene Pop-Präsenz der deutsch-jüdischen Theoretikerin, die nach ihrer Flucht aus Deutschland 1933 und dem von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich 1941 vor allem in den USA und auf Englisch publizierte. Arendts Allgegenwart ist, wie Stonebridge erklärt, nicht zuletzt ein paradoxes Produkt des Zeitalters der sozialen Medien. Eines der besten und auch der schlimmsten Dinge, die dem Werk von Hannah Arendt im 21. Jahrhundert widerfahren sind, war Twitter. Als Nietzsche-Schülerin war sie gut in so knappen Statements wie »Es gibt keine gefährlichen Gedanken«. Das Denken an sich ist gefährlich. Oder? Der ideale Untertan totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder engagierte Kommunist, sondern Menschen, für die der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion nicht länger existiert. Und so weiter. Diese Sätze erfuhren virale Verbreitung. Viele Leute lesen Hannah Arendt in Form zusammenhangloser Zitate in den sozialen Medien. Ihr hätte die Ironie daran gefallen. Schließlich sagte sie auch, man müsse selbst denken, statt der Masse zu folgen. Andererseits bedeutet es aber auch, dass Arendt in den Diskurs zurückgekehrt ist. Das Internet kennt gewiss schlimmere Sünden als die Vortäuschung von Klugheit durch die Verbreitung von Hannah Arendt-Zitaten. Doch Leuten, die gern mehr wissen würden, aber vom Umfang ihres Werks eingeschüchtert sind, bietet »Wir sind frei, die Welt zu verändern« einen idealen Einstieg mit seiner sehr lesbaren Mischung aus Biografie, Werkanalyse und aktueller Kontextualisierung, ohne dabei der Versuchung zu verfallen, Arendts Standpunkte aus dem vorigen Jahrhundert direkt in die Konflikte der Gegenwart zu übertragen. Quoting Arendt over the Middle East is now its own. Arendt zum Thema des Nahen Ostens zu zitieren, ist ein eigener Sport geworden. Es ist sehr zynisch. Man fragt mich oft, was hätte sie zu Gaza gesagt? Dass wir uns das selbst durchdenken sollten, denn sie mochte keine Analogien. In den letzten Jahren hat die 1975 gestorbene Hannah Arendt sich zu einer unangreifbaren Quelle von Aphorismen höchster moralischer Autorität entwickelt. Eine der größten Ironien daran ist die Tatsache, dass sie zu Lebzeiten gleich mehrfach, wie man heute sagen würde, gecancelt wurde. Etwa 1957 nach den Bürgerrechtsprotesten junger schwarzer SchülerInnen in Little Rock, Arkansas, als sie deren Eltern dafür kritisierte, ihre Kinder im Dienst ihrer Sache zu traumatisieren. Oder 1963 nach ihrem Bericht vom Prozess gegen den Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann in Jerusalem, als ihre heute gern zitierte These von der Banalität des Bösen als Verharmlosung des Holocaust missverstanden wurde. Dabei war Arendt der Verfolgung des Nazi-Regimes selbst nur knapp entgangen, doch das schützte sie damals genauso wenig vor Belehrung wie posthum, wenn besonders strenge Gemüter ihr ihr Naheverhältnis zu ihrem NS-belasteten ehemaligen Lehrer und Liebhaber Martin Heidegger ankreiden. Lindsay Stonebridge pariert diesen Angriff auf ihre Heldin sowohl aus feministischer als auch aus philosophischer Perspektive. Der vielleicht originellste Aspekt ihres Buches ist aber, dass sie Arendt nicht nur aus europäischen und amerikanischen Blickwinkeln betrachtet, sondern zum Beispiel ihr Kapitel zu deren weltweit gelesenen Buch »Über die Revolution« mit einem Besuch in Beirut beginnt. Das für seine Buchhandlungen, Cafés und Eisdielen bekannte Hamra-Viertel in Beirut, wo das Glitzern des Meeres vom Staub der Straßen eingefangen wird, strahlt eine ruhige Zuversicht aus, was das Schicksal der Menschheit angeht. Auch wenn, wie so oft in der Geschichte des Libanon, die Gründe für diese Zuversicht eher dürftig erscheinen. Im späten Frühjahr 2019 tauchte dort ein neues Wandgemälde an der Mauer eines Parkplatzes in der Cairo Street auf. Es zeigt eine Frau in einem roten Kleid, die auf einer Bank sitzt und in ihre Lektüre vertieft ist. Über ihre Schultern hinweg waren Männer mit weit aufgesperrten Mündern zu sehen und verlangten mit erhobenen Fäusten gesehen, gehört und beachtet zu werden. Das Buch, das die Frau las, war die arabische Übersetzung von Hannah Arendts Über die Revolution. Nur 5 Monate nach dem ersten Erscheinen dieses Bildes ging das Volk auf die Straße und trat die Revolution vom 17. Oktober 2019, die libanesische Thawra, los. Lindsay Stonebridge beobachtet, dass Hannah Arendts Werk, ungeachtet ihrer im Westen oft kritisierten Idealisierung der amerikanischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, gerade im arabischen Raum einen hohen Stellenwert genießt. Ich war schon einige Male zuvor in Beirut gewesen. Über die Revolution war das erste ihrer Bücher, das auf Arabisch erschien. Im arabischen Frühling wurde Arendt oft als Vorbild herangezogen. Das würde man nicht annehmen, wenn man sich den Diskurs rund um sie in Deutschland, Europa oder Amerika ansieht. Tatsächlich wurde Arendts im englischen Original 1963 als On Revolution erschienenes Buch auf Arabisch gleich im folgenden Jahr veröffentlicht, also noch ein Jahr vor der erst 1965 herausgekommenen deutschen Fassung. Was Lindsay Stonebridge beim Schreiben ihres Buchs nicht ahnen konnte, ist, dass ein arabischer Schüler Arendts sich in den USA zur Verteidigung gegen willkürliche Staatsgewalt auf einen Kernsatz aus deren Schlüsselwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft berufen würde. Es war interessant, dass Mahmoud Khalil, der junge Akademiker, der gerade aus den USA abgeschoben werden soll, in seinem ersten Interview mit dem Guardian aus einem Internierungslager für Migranten Arendt zitiert hat. Er fragte, wer hat hier das Recht, Rechte zu haben? Arendtsche Politik ist im Nahen Osten weit verbreitet. Wir sind sehr arrogant und täuschen uns gewaltig, wenn wir im Westen denken, das Narrativ über Revolution, politische Imagination und Aktion gehöre uns. So in some ways I think, you know, we're very arrogant and very mistaken as per in the West if we think we own the narrative about revolution and political imagination and action. Und dasselbe gilt übrigens auch für die moralische Rechtschaffenheit all jener, die ihre Reden bei Festakten so gern mit Arendt-Zitaten schmücken. Es braucht nämlich noch lange keinen ausgewiesenen Totalitarismus, um die zivilisatorischen Lektionen zu missachten, die Hannah Arendt aus ihren eigenen konkreten Lebenserfahrungen als staatenloser Flüchtling und dem Tod verfolgter Freunde wie Walter Benjamin zog. Wenn etwa die politische Mitte so weit nach rechts rückt, den Nachkommen eingewanderter Menschen mit dem Entzug der Staatsbürgerschaft als Strafe zu drohen. Zur selben Zeit wie Hannah Arendt fand auch der Komponist Norbert Glanzberg in Frankreich Zuflucht. Er schrieb für die Piaf eines ihrer bekanntesten Chansons, Padam, Padam. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue. Sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur. Sie hören Diagonal zur Person Hannah Arendt. Was zählt, das liegt dazwischen. Im Spannungsfeld zwischen Arendts politischer Philosophie, ihrer eigenen Biografie und den historischen Erfahrungen deutscher Jüdinnen und Juden steht Arendts Engagement in Fragen jüdischer Politik. Vor Antisemitismus ist man nur auf dem Monde sicher, schreibt Hannah Arendt während des Kriegs in der deutsch-jüdischen Zeitschrift Aufbau in New York. 200 Jahre lang haben wir es den Plutokraten und Philanthropen überlassen, uns zu regieren und uns in der Welt zu repräsentieren. 200 Jahre lang haben wir uns einreden lassen, dass der sicherste Weg zum Überleben der ist, sich totzustellen. Arendt ruft gegen Hitler und Nazi-Deutschland zum bewaffneten Kampf auf. Sie fordert eine jüdische Armee. Freiheit ist kein Geschenkartikel, lautet eine alte und sehr zeitgemäße zionistische Weisheit. Doch die Terrorgruppen, die nach dem Krieg den Staat Israel herbeibomben und denen ein späterer Ministerpräsident namens Menachem Begin angehört, nannte sie Sprengstoffspießer, Faschisten eines unterdrückten Volkes. Eine binationale arabisch-jüdische Konföderation in Palästina, wie Arendt und eine kleine Gruppe jüdischer Intellektueller sie vor 1948 propagierten, wurde nicht Wirklichkeit mit den bekannten Folgen. Peter Zimmermann über Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Fragen jüdischer Existenz. Als Hannah Arendt im Februar 1961 im Auftrag des Magazins The New Yorker nach Jerusalem fuhr, um den Prozess gegen Adolf Eichmann zu beobachten, ahnte niemand, dass sie wenig später eine Haltung zu den Verbrechen der Nationalsozialisten einnehmen sollte, die unter den meisten jüdischen Intellektuellen für Unverständnis sorgte. Die öffentliche Empörung, zuerst in den USA und dann in Israel, entzündete sich vor allem an Arendts Beurteilung der Judenräte, also jener von den Nazis installierten Funktionäre, die die jüdischen Gemeinden repräsentierten, die nach Arendts Meinung aber vor allem Kollaborateure der Macht waren. Es gab ein Zitat zum Beispiel, das besonders krass war, wo sie sagt, die Rolle der jüdischen Führer bei der Zerstörung ihres eigenen Volkes ist für Juden zweifellos das dunkelste Kapitel in dieser ganzen dunklen Geschichte. Und das ist natürlich wirklich grotesk angesichts des Holocaust. Dieser Überzeugung ist die Düsseldorfer Historikerin Monika Boll. Und so wie sie glaubt auch der Wiener Schriftsteller Doron Rabinowitsch, der selbst ein Buch über die Judenräte geschrieben hat, dass Arendts Hang zur scharfen und mitunter ungerechten Kritik an der Rolle der Juden im Holocaust mit den Schuldgefühlen einer Überlebenden zu tun hat. Sie ist ja so weit gegangen zu sagen, wenn das jüdische Volk führerlos gewesen wäre, also keine Führung gehabt hätte, dann wäre es nicht möglich gewesen, so viele Juden umzubringen. Interessant aber bei ihr, dass sie es eigentlich besser wissen hätte können, denn im Allgemeinen, in ihren philosophischen Betrachtungen, führt sie sehr wohl aus, dass das totalitäre Verbrechen die Opfer mitprägt. Denn das Problem eines jüdischen Funktionärs war ja, dass er, um Juden zu retten, mit den Mördern verhandeln musste. Dass er, um Juden zu retten, davon ausgehen musste, dass die ihre Versprechungen einhalten, obgleich er zugleich gewusst hat, dass sie ja lügen. Aber was hätte er denn tun sollen? Denn die, von denen er das Brot bekam, die, von denen er die Arbeit bekam, das waren genau jene, von denen er wusste, dass er die eigenen Leute und auch ihn umbringen wollen. Dieses Dilemma hat sie gegen die Opfer gewendet. Die Opferrolle wollte Arendt nicht akzeptieren, nicht vor, nicht während und nicht nach dem Holocaust. Nach Erscheinen von Eichmann in Jerusalem schrieb der Religionswissenschaftler Gershom Scholem an Arendt: Es gibt in der jüdischen Sprache einen Ausdruck, der die Liebe zu den Juden anmahnt. Davon ist bei Ihnen, liebe Hannah, nichts zu merken. Und auch da hat sie ja sehr heftig reagiert und hat gesagt, erstens liebe sie, wenn überhaupt, nur dann ihren Mann und ihre Freunde. Und dass der Begriff der Liebe und die Vorstellung der Liebe nichts in der Politik zu suchen habe und sie ihr eigenes Volk nicht liebe, da sie eben selbst jüdisch ist und diese Selbstliebe ihr etwas seltsam vorkäme. Und dass es dort, wo es um Politik geht, eben gerade um diese Nahverhältnisse und intime Verhältnisse nicht gehen kann, sondern dass das, was sie Objektivität nannten, das nannte sie einen politischen Umgang damit. Wie Hannah Arendt überhaupt die Frage der jüdischen Identität als politische Frage begriff und nicht als religiöse oder kulturelle. Jude sein, schrieb sie einmal, gehört für mich zu den unbezweifelbaren Gegebenheiten meines Lebens. Und ich habe an solchen Faktizitäten niemals etwas ändern wollen, nicht einmal in meiner Kindheit. Bereits 1930 wurde ihr im Zuge des wachsenden politischen Antisemitismus in Deutschland klar, dass die Assimilation gescheitert war. Und Arendt war der Meinung, wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich auch als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder als Bürger der Menschenrechte. Zu einer solchen Verteidigung gehört aber natürlich die Sicherheit einer Identität, die man dann in Anschlag bringen kann. Diese Sicherheit der Identität fand Hannah Arendt in der Biografie einer deutschen Jüdin des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, jener von Rahel van Hagen. Diese litt unter ihrem doppelten Anderssein als Frau und als Jüdin und suchte dieses Manko auszugleichen, indem sie sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen wollte. Van Hagen erkannte jedoch das Scheitern ihrer Assimilation und akzeptierte das Anderssein als Grundlage ihrer Identität. In ihrer 1933 im Exil vollendeten Studie »Rahel van Hagen – Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik« entwickelte Hannah Arendt das Modell des Paria. Der eine Außenseiter-Existenz ist, der aber jetzt sozusagen negativ die jüdische Identität als Gebrochene wiederum bewahren soll. Das ist, was sie eigentlich mit dem Paria-Status meint. Aber bereits mit diesem Paria-Gedanken entfernte sich Arendt von der jüdischen Lebenswirklichkeit. Ab 1933 waren in Deutschland sowohl die Assimilation als auch die Emanzipation und erst recht die bewusste Außenseiterexistenz gescheitert. Im amerikanischen Exil, erzählt ihre Nichte Edna Brocke, war Arendt der Sicherheit ihrer Identität selbst nicht mehr gewiss. Sie wollte in den USA in der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert sein. Sie wollte nicht dort als Deutsche. Sie wollte vielleicht auch nicht als Jüdin, das weiß ich nicht. Aber sie wollte ganz stark in die US-amerikanische Gesellschaft Eingang finden. Dies war ihr strukturell, meiner Meinung nach, primär über die Bekanntschaft oder man kann auch sagen Freundschaft mit Mary McCarthy möglich, die eine ureigene Amerikanerin war und ihr die Türen geöffnet hat. Und auf dieser Strukturvergleichbarkeit würde ich sagen, wir Juden oder wir Jüdinnen in der Nachaufklärungszeit sehen, dass in dem Moment, wo wir uns für die Mehrheitsgesellschaft öffnen, wir nur eine Rolle spielen können, in der wir instrumentalisiert werden. Und zwar als Jüdin und als Frau. Das alte Van Hagen-Dilemma. Anfang der 40er Jahre, mitten im Krieg, wurde Arendts Haltung den Juden gegenüber, vor allem den in ihrer Existenz bedrohten Juden in Europa, immer mitleidsloser. Zuerst kritisierte sie die zionistische Weltorganisation, für deren ihrer Meinung nach falsche Entscheidung, nicht den Nationalsozialismus bekämpfen zu wollen, sondern die Staatsgründung in Palästina voranzutreiben. Dann forderte sie eine jüdische Armee, um das jüdische Volk von den Nazis zu befreien. Eine Verkennung der Realität, meint Doron Rabinowitsch. Die Vorstellung, die Juden wären eine homogene Gruppe gewesen, ist eigentlich eine antisemitische. Sie waren es nicht. Es war völlig unmöglich, dass die mitten unter ihren Nachbarn plötzlich eine Armee aufbauen. Noch unmöglicher dort, wo es vorher auch schon Auswanderungen gab. Unmöglich auch dort, wo die Nazis ja die Macht hatten und genau gewusst haben, wen sie als Ersten zunächst einmal wegdeportieren. Nämlich jene, die genau einen Widerstand leisten könnten. Die meisten Orte, wo sich diese Frage stellt, waren dann Orte, wo sehr alte Leute in großer Proportion da waren oder Kinder. Auch nach dem Krieg und nach der Erkenntnis, was im Zuge der Endlösung tatsächlich geschehen war, blieb Hannah Arendt dem zionistischen Projekt gegenüber skeptisch. Eine Integration der Juden in die europäischen Gesellschaften hätte sie sich gewünscht, ein selbstbewusstes Judentum in aufgeklärten Demokratien und keinen jüdischen Nationalstaat, abhängig von der militärischen und wirtschaftlichen Hilfe Amerikas und basierend auf der Unterdrückung oder Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Einen binationalen Staat konnte sie sich vorstellen, eine gleichberechtigte jüdisch-arabische Koexistenz. Aber auch in diesem Punkt blieb sie visionär und machte sich vor allem in Israel wenig Freunde. Fazit ihrer Nichte Edna Brocke. Sie ist sicherlich innerjüdisch ein Außenseiter gewesen und geblieben. Und sie ist auch in der Mehrheitsgesellschaft ein Außenseiter gewesen und geblieben. 1967 besuchte der Dichter Paul Celan den von ihm verehrten Philosophen Martin Heidegger in dessen Hütte auf Todt-Nauberg im Schwarzwald. Der Besuch bewirkte bei dem Holocaust-Überlebenden Celan tiefe Verstörung. Heidegger war auch zwei Jahrzehnte nach Kriegsende nicht zur Distanzierung vom Nationalsozialismus fähig. Celan verarbeitete die Begegnung in seinem Gedicht Totenauberg. Diesen Titel trägt auch Elfriede Jelineks Theaterstück, in dem Heidegger und Hannah Arendt aufeinandertreffen und der Philosoph schließlich statt nur mit Worten auch mit der Axt zum Mörder wird. Die Liebesbeziehung zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger. Sie wurde auch zum Gegenstand des literarisch weniger anspruchsvollen Romans Martin und Hannah der französischen Schriftstellerin Catherine Clément. Rosa Lyon über ein rätselhaftes Verhältnis. Die Liebe zwischen Hannah Arendt und Martin Heidegger beginnt 1925. Die 18-jährige Hannah Arendt geht nach Marburg, um beim Theologen Rudolf Bultmann und dem Philosophen Martin Heidegger zu studieren. Willst du diesen Sonntagabend zu mir kommen? Ich lebe in der Freude dieser Stunden. Komm gegen 9 Uhr. Wenn freilich die Lampe in meinem Zimmer brennt, dann bin ich durch eine Besprechung abgehalten. In diesem Falle komme am Mittwoch um dieselbe Zeit. Ich bin mehr Beamter als Mensch. Umso mehr freue ich mich auf ein Ausruhen mit dir. Doch was fand der Beamte an der jungen Studentin? Ich habe Hannah Arendt Heidegger sozusagen nie gegönnt. Ich finde sie äußerst anziehend, die melancholische, dunkeläugige Jüdin. Und auch da muss man natürlich an die eigentümliche Faszination auf Heidegger denken. Ludger Lütkehaus, Autor des Buchs Hannah Arendt, Martin Heidegger, eine Liebe in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es sicher so, dass die autobiografisch überlieferten Texte, die Heidegger gekannt hat von ihr, Schatten, Tagebücher, etwas zu einer seiner zentralen Analyse, nämlich der Angst, beigetragen haben. Hannah Arendt hatte Lebensangst, Weltangst und hatte sicherlich die Hoffnung, auch in Martin Heidegger so etwas wie eine Heimat, ein Zuhause zu finden, wie sie es jetzt nicht gefunden hat und erst später in ihrem Mann Heinrich Blücher. Es ist eine heimliche Liebesbeziehung, denn er ist 36, verheiratet und Vater zweier Söhne. Bei den heimlichen Treffen spricht nur er, während er ihr rät, zu schweigen, denn sie könne ihr innerstes Selbst besser ohne Worte entblößen. Heidegger hat ein völlig konventionelles Frauenbild. Frauen sind nach wie vor die Heimchen am Herd. Und wenn man sich Hannah Arendt als Heimchen am Herd vorstellt, weiß man, wie weit die Kluft ist zwischen beiden. Arendt beginnt ihre Dissertation über Augustinus bei Heidegger. 1926 geht sie nach Freiburg, um ihre Dissertation bei Karl Jaspers zu beenden. Die heimlichen Treffen mit Heidegger werden rar. 1928 beendet er das Verhältnis. Was du jetzt nicht kommst, ich glaube, ich habe verstanden. Der Weg, den du mir zeigtest, ist länger und schwerer, als ich dachte. Er verlangt ein ganzes Leben. Ich hätte mein Recht zum Leben verloren, wenn ich meine Liebe zu dir verlieren würde. Ich liebe dich wie am ersten Tag. Das weißt du und das habe ich immer gewusst. Und wenn Gott es gibt, werde ich dich besser lieben nach dem Tod. 1929 heiratet Hannah Arendt Günther Stern, ebenfalls ein Heidegger-Schüler, der später unter dem Pseudonym Günther Anders bekannt wird. Wahrscheinlich war Stern der erste Mensch, der Hannah Arendt über Heideggers Vorliebe für reinrassige Deutsche die Augen öffnete. 1932 erkundigt sie sich bei ihm nach dem Wahrheitsgehalt des Geredes über seine Sympathie für den Nationalsozialismus. Liebe Hannah, die Gerüchte, die dich beunruhigen, sind Verleumdungen. Zur Klärung, wie ich mich zu Juden verhalte, einfach die folgenden Tatsachen. Ich bin dieses Wintersemester beurlaubt. Wer trotzdem kommt und dringlich promovieren muss und es auch kann, ist ein Jude. Wer monatlich zu mir kommen kann, ist wieder ein Jude. Wer mir eine umfangreiche Arbeit zur dringenden Durchsicht schickt, ist ein Jude. Die zwei Stipendiaten der Notgemeinschaft sind Juden. Wer durch mich ein Stipendium nach Rom erhält, ist ein Jude. Wer das engagierten Antisemitismus nennen will, mag es tun. Im Übrigen bin ich heute in Universitätsfragen genauso Antisemit wie vor 10 Jahren in Marburg. Das hat mit persönlichen Beziehungen zu Juden gar nichts zu tun. Heidegger tritt am 1. Mai 1933 der NSDAP bei und wird am 10. Mai 1933 Rektor der Universität Freiburg. Seine Antrittsrede bekommt die nach Frankreich emigrierte Hannah Arendt nicht mehr mit. Fast 20 Jahre lang gibt es keinen Kontakt. 1949 schreibt Arendt an Jaspers: Was Sie Unreinheit nennen, würde ich Charakterlosigkeit nennen. Aber in dem Sinne, dass er buchstäblich keinen hat, bestimmt auch keinen besonders schlechten. Ich lasse den Brief gegen den Humanismus auch sehr fragwürdig und vielfach zweideutig. Aber doch das Erste, was wieder auf dem alten Niveau ist. Dies Leben in Todenauburg, auf Zivilisation schimpfend und Sein mit einem Y schreibend, ist ja doch nur das Mauseloch, in das er sich zurückgezogen hat, weil er mit Recht annimmt, dass er da nur Menschen zu sehen braucht, die voller Bewunderung anpilgern. Mittlerweile ist Hannah Arendt mit Heinrich Blücher verheiratet, der sie in ihrem Kontakt zu Heidegger unterstützt. Ihre Freundschaft zu Jaspers hat bruchlos gehalten. Doch erst nach dem Krieg erfährt er erstmals von der Liebesbeziehung zu Heidegger. Ludger Lütkehaus. Das ist eine sehr, sehr hübsche Szene, wenn man sich die Intonation von Jaspers, der ja aus Oldenburg stammt, dazu vorstellen muss. Er sagt also, ach, das ist aber sehr interessant. Der norddeutsche Kühle, der das mit seinem Maximum an Teilnahme für diese Art von hochinteressantem Klatsch wahrnimmt. Martin Heidegger glaubt, Jaspers als Fürsprecher brauchen zu können, um sein Lehrverbot wegen seiner NS-Mitgliedschaft aufheben zu lassen. Dabei beschreibt er Hannah Arendt als das Und zwischen den beiden Männern. Sie ist allerdings auch in diesem Sinne instrumentalisiert worden, missbraucht. Und Jaspers, der zunächst sich freut, als Heidegger eine Art von Schuldbekenntnis abgibt, dann doch sieht und erkennt, dass es nicht so sehr weit her mit dieser Art von Einsicht bei Heidegger ist. Also da sitzen nun die beiden besten Freunde, wie er explizit sagt, die er hat, die Heidegger hat, und durchschauen ihn. 1950 sucht Hannah Arendt Freiburg wieder auf. Heidegger eilt sofort in ihr Hotel. Sie beschreibt diesen Moment als Bestätigung für ein ganzes Leben. Es kommt zu einem Treffen auch zwischen Arendt und Frau Heidegger. Sogar zu einer Umarmung. An Blücher schreibt sie: Heute früh kam dann noch eine Auseinandersetzung mit seiner Frau. Die macht ihm seit 25 Jahren oder seit sie auf irgendeine Weise die Bescherung rausgekriegt hat, offenbar die Hölle auf Erden. Und er, der doch notorisch immer und überall lügt, wo er nur kann, hat ebenso offenbar, das heißt, wie sich aus einem vertrackten Gespräch zu dritt ergab, nie in all den 25 Jahren geleugnet, dass dies nun einmal die Passion seines Lebens sei. Die Frau, fürchte ich, wird, solange ich lebe, bereit sein, alle Juden zu ersäufen. Sie ist leider einfach mordsdämlich. 1951 erscheint Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Arendt lässt Heidegger ein Exemplar zukommen. Er liest es nicht, wie er ihr schreibt, aus Mangel an Englischkenntnissen. Dass Arendt Nationalsozialismus und Stalinismus als im Wesen verwandte Herrschaftssysteme begriff, war wohl für Heidegger, der den Nationalsozialismus als Rettung der abendländischen Kultur vor den Gefahren des Kommunismus verteidigte, ein weiterer Grund, sich nicht genauer damit zu befassen. 1960 schickt Hannah Arendt Heidegger ein Exemplar von Vita Activa oder vom tätigen Leben. Du wirst sehen, dass das Buch keine Widmung trägt. Wäre es zwischen uns je mit rechten Dingen zugegangen, ich meine zwischen, also weder dich noch mich, So hätte ich dich gefragt, ob ich es dir widmen darf. Es ist unmittelbar aus den ersten Marburger Tagen entstanden und schuldet dir in jeder Hinsicht so ziemlich alles. So wie die Dinge liegen, schien mir das unmöglich. Aber auf irgendeine Weise wollte ich dir doch wenigstens den nackten Tatbestand sagen. Der Kontakt wird erst 1966 wieder aufgenommen. Zu seinem 80. Geburtstag 1969 erklärt sie sich bereit, einen Beitrag zur Festschrift zu verfassen, den sie auch im Rundfunk verliest. Darin vergleicht sie, erstaunlich versöhnlich, Heideggers Affinität zum Nationalsozialismus mit Platons Befürwortung der Tyrannei. Wir, die wir die Denker ehren wollen, wenn auch unser Wohnsitz mitten in der Welt liegt, können schwerlich umhin es auffallend und vielleicht ärgerlich finden, dass Plato wie Heidegger, als sie sich auf die menschlichen Angelegenheiten einließen, ihre Zuflucht zu Tyrannen und Führern nahmen. Dies durfte nicht nur den jeweiligen Zeitumständen und noch weniger einem vorgeformten Charakter, sondern eher dem geschuldet sein, was die Franzosen eine Déformation professionnelle nennen. Hannah Arendt war, wie schon erwähnt wurde, leidenschaftliche Kinogeherin. Zu ihren liebsten Filmen gehörte Elvira Madigan. Wir hören daraus die Titelmusik, Mozarts Klavierkonzert in C-Dur. Andante aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 21 mit Robert Casadesus. George Sell dirigierte das Cleveland Orchestra. Sie hören diagonal zur Person Hannah Arendt, geboren am 14. Oktober 1906, gestorben am 4. Dezember 1975. Bis 19 Uhr im Mittelpunkt zwei ihrer Hauptwerke, die in den Jahrzehnten seit ihrem Tod an Aktualität eher gewonnen als verloren zu haben scheinen. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und das Buch, dessen Untertitel zu einem geflügelten Wort geworden ist, Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen. Zunächst aber Teil 2 einer Umfrage unter Arendt-Lesern und Leserinnen, eingeholt von Günter Keindelsdorfer. Sensationell waren Hannah Arendts umstrittene Reportagen vom Eichmann-Prozess 1961. Die Buchfassung »Eichmann in Jerusalem« habe ihr politisches Weltbild entscheidend geprägt, erinnert sich die Schriftstellerin Eva Menasse. Ja, Hannah Arendts Buch Eichmann in Jerusalem ist ein ganz wichtiges Buch, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für meine Generation, weil sie ja die erste war, die auch ein Tabu gebrochen hat. Bis dahin hat man fanatisch daran geglaubt, dass Hitler, der Nationalsozialismus, Eichmann, die Judenvernichtung, dass das ein Synonym für das absolut Böse ist. Also etwas, das wir nicht erklären können und auch nicht verstehen können, dass es einfach gibt und das sozusagen uns auch intellektuell unzugänglich bleibt, wie eine Naturkatastrophe. Und Hannah Arendt hat mit ihrer begnadeten Formulierung der Banalität des Bösen das aufgebrochen. Sie sagt, ganz normale Menschen können zu solchen Monstern werden unter bestimmten Umständen. Hannah Arendt hat ein Denkverbot gebrochen. Sie hat ja damals nach der Veröffentlichung dieses Buches unglaubliche Schwierigkeiten bekommen. Es wurde ihr der Zugang nach Yad Vashem verwehrt. Sie war eine persona non grata für Israel und für viele Juden auf der Welt. Nur es hat sich gezeigt, viel Feind, viel eher. Jahrzehnte später hat man einen ganz anderen und viel analytischeren Umgang mit den Tätern des Nationalsozialismus gefunden. Eichmann in Jerusalem ist ein kanonischer, wenn auch kontroversieller Text. Auch Konrad Paul Liessmann hat ihn durchgearbeitet. Angesprochen auf das für ihn wichtigste Buch Hannah Arendts, nennt der Wiener Philosoph allerdings einen anderen Titel. Vielleicht das schönste und wichtigste Buch von Hannah Arendt aus meiner Perspektive ist der Wieder aktiver oder vom tätigen Leben. Die Grundthese von Vita Activa besteht ja darin, dass Hannah Arendt versucht zu zeigen, dass die unterschiedlichsten Tätigkeitsmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder, die der Mensch hat, also das, was sein aktives Leben, seine Vita Activa ausmachen, dass die in der Moderne unglaublich verkürzt, vereinfacht und uniformiert werden. Also sie differenziert ja hier zwischen den Möglichkeiten, tätig zu sein im Sinne von Arbeit, also das, was wir gegenwärtig für den Job nennen, dann herstellen im Sinne von bewusst etwas planen, bewusst etwas kreieren, also eher sozusagen die kreative Art und Weise der Tätigkeit und dann das politische Handeln, also dort, wo sich dann wirklich freie Bürger einer freien Gesellschaft um das Gemeinwohl kümmern und die moderne, die industrialisierte Gesellschaft und gerade auch die spätmoderne Mediengesellschaft nivelliert alle diese Tätigkeiten. Wir sind alle, schreibt Hannah Arendt schon vor einem halben Jahrhundert, nur noch Jobholders. Das heißt also, wir empfinden das als relativ Äußerliches, Uniformiertes, gleichförmig Gemachtes. Und das ist letztlich nicht nur ein Verlust von Lebensqualität, sondern auch ein Verlust an Einsicht dessen, was menschliche Lebenstätigkeit eigentlich sein kann oder sein muss, wenn es wirklich noch um diese Ideen von Freiheit, von Selbstbestimmung, von Autonomie und von einem politisch bewussten Leben gehen soll. Arendts Unterscheidungen und insbesondere ihr Verständnis von Politik als säuberlich von anderen Bereichen des Lebens getrennt, sind allerdings auch stark kritisiert worden, auch von Sympathisanten wie Jürgen Habermas. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Sayla Ben-Habib teilt diese Kritik aber. Wichtiger ist jedoch, dass es Arendt nicht darum geht, irgendeine zwangsläufige Kontinuität von Vergangenheit und Gegenwart herzustellen, die uns zwingen würde, das, was geschieht, so zu sehen, als habe es zu geschehen. Sie verwahrt sich gegen diese Falle im Geschichtsverständnis und vertritt die Auffassung, die Zukunft sei radikal unterbestimmt. So Sayla Ben-Habib, eine von relativ wenigen Akademikern und Akademikerinnen, die sowohl über Hannah Arendt als auch über Theodor Adorno gearbeitet haben. Die Anhänger der kritischen Theorie Adornos und jene von Hannah Arendt standen und stehen einander immer noch weitgehend fremd gegenüber. Die beiden großen moralischen Autoritäten Nachkriegsdeutschlands, sie waren einander in Feindschaft verbunden. Arendt war für Adorno konservativ. Ja, sogar rechts. Adorno für Arendt dagegen einer der widerlichsten Menschen, die ich kenne. Das Zerwürfnis entstand 1930. Ihm galt unsere heutige Rätselfrage. Hatte Adorno, Arendts erster Mann, Günther Anders, die Universitätslaufbahn vermasselt? Hatte er ihr Buch Über die Revolution verrissen? Oder hatte der bekannte Womanizer der um 3 Jahre jüngeren Avancen gemacht, die diese als unschicklich empfand? Die schlichte Antwort: Adorno verhinderte die Habilitation von Arendts erstem Mann, Günther Anders, in Musikphilosophie. Und für Arendt war klar, der kommt uns nicht ins Haus. Die gegenseitige Nichtbeachtung setzte sich in den jeweiligen Anhängerschaften fort. War Adorno der Kritische, der Unbestechliche, wenn es etwa um die Frage der Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen ging, Arendt dagegen die Versöhnliche? Mitnichten. Mit einer Schärfe oder eigentlich Bitterkeit, die ihresgleichen sucht, schrieb sie über ihren ersten Besuch in Nachkriegsdeutschland. Der Anblick, den die zerstörten Städte in Deutschland bieten und die Tatsache, dass man über die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Bescheid weiß, haben bewirkt, dass über Europa ein Schatten tiefer Trauer liegt. Doch nirgends wird dieser Albtraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird weniger darüber gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, dass es keine Reaktion auf das Geschehene gibt. Aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weigerung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsunfähigkeit handelt. Inmitten der Ruinen schreiben die Deutschen einander Ansichtskarten von den Kirchen und Marktplätzen, den öffentlichen Gebäuden und Brücken, die es gar nicht mehr gibt. Und die Gleichgültigkeit, mit der sie sich durch die Trümmer bewegen, findet ihre genaue Entsprechung darin, dass niemand um die Toten trauert. Sie spiegelt sich in der Apathie wider, mit der sie auf das Schicksal der Flüchtlinge in ihrer Mitte reagieren oder vielmehr nicht reagieren. Diese Gleichgültigkeit und die Irritation, die sich einstellt, wenn man dieses Verhalten kritisiert, kann an Personen mit unterschiedlicher Bildung überprüft werden. Das einfachste Experiment besteht darin, expressis verbis festzustellen, was der Gesprächspartner schon von Beginn der Unterhaltung an bemerkt hat, nämlich, dass man Jude sei. Hierauf folgt in der Regel eine kurze Verlegenheitspause und danach kommt keine persönliche Frage wie etwa, wohin gingen Sie, als Sie Deutschland verließen? Kein Anzeichen für Mitleid, was geschah mit Ihrer Familie? Sondern es folgt eine Flut von Geschichten, wie die Deutschen gelitten hätten. Was sicher stimmt, aber nicht hierher gehört. Und wenn die Versuchsperson dieses kleinen Experiments zufällig gebildet und intelligent ist, dann geht sie dazu über, die Leiden der Deutschen gegen die Leiden der anderen aufzurechnen, womit sie stillschweigend zu verstehen gibt, dass die Leidensbilanz ausgeglichen sei und dass man nun zu einem ergiebigeren Thema überwechseln könne. Ein ähnliches Ausweichmanöver kennzeichnet die Standardreaktion auf die Ruinen. Wenn es überhaupt zu einer offenen Reaktion kommt, dann besteht sie aus einem Seufzer, auf welchen die halb rhetorische, halb wehmütige Frage folgt: Warum muss die Menschheit immer nur Krieg führen? Der Durchschnittsdeutsche sucht die Ursachen des letzten Krieges nicht in den Taten des Naziregimes, sondern in den Ereignissen, die zur Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies geführt haben. Hannah Arendt, 1950. Ihre Kompromisslosigkeit in Sachen Vergangenheitsbewältigung, ein Begriff, den sie ebenso verabscheute wie das Adorno-Tat, verhalf ihr nicht zu mehr Sympathien auf Seiten der deutschen Linken. Für die Linke stand Arendt mit ihrem Buch über Nationalsozialismus und Kommunismus zumindest im Verdacht, der antikommunistischen Propaganda im Kalten Krieg Vorschub zu leisten. Wie wurde und wie wird Arendts Totalitarismusstudie heute gelesen? Das diskutiert Peter Lachnit mit der Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky und dem Philosophen Rudolf Burger. Hannah Arendt versteht in ihrem Buch Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft ja den Totalitarismus als eine in der Menschheitsgeschichte völlig neue Form von politischer Macht. Und als dieses Buch dann in den 50er Jahren veröffentlicht worden ist, erst in den USA und dann in Deutschland, da haben ja viele Intellektuelle diese Gleichsetzung von Stalinismus und Nationalsozialismus für unzulässig erhalten oder haben darin auch eine Rechtfertigung des Kalten Kriegs gesehen. Wieso gibt es eigentlich diese Renaissance dieser Theorie nach dem Fall des Kommunismus und nach dem Ende der Blöcke, Rudolf Burger? Naja, in den 60er Jahren noch, war's klar, von Seiten der kommunistischen Linken wurde die Bezeichnung Totalitarismus und insofern eine Parallelisierung mit dem Nationalsozialismus als ein Angriff angesehen. Und zwar deshalb, weil man gesagt hat, der Kommunismus mag sich zwar in vielen Phänomenen der totalen Herrschaft gleichen mit nationalsozialistischer Herrschaft, aber die Intention war ja ganz eine andere. Die Ziele, die historische Ausrichtung war ganz andere. Sozusagen die Mittel mögen die gleichen, aber die Ziele waren ganz andere. Was mir entscheidend bei Hannah Arendt zu sein scheint, das hat sie in ihrem Motto der sich dem Buch vorangestellt hat, einem Satz von Jaspers, wirklich prägnant zusammengefasst. Es kommt darauf an, sich weder von der Vergangenheit, das ist jetzt nicht wörtlich, noch von der Zukunft vereinnahmen zu lassen. Es kommt darauf an, ganz gegenwärtig zu sein. Sie ist eine wirklich aufgegehrte, radikal endliche Denkerin. Mit jeder Absage an ideologische, geschichtsphilosophische, aber auch theologische Heteronomien, die irgendein Endziel angeben. Sondern es kommt darauf an, was hier, was jetzt absehbar geschieht. Und das ist das Entscheidende und das kann man von ihr heute noch lernen. Deswegen ist sie, glaube ich, hochaktuell. Eva Kreisky, wie erklären Sie sich die Renaissance der Totalitarismustheorie Hannah Arendts in den letzten 10, 15 Jahren? Na gut, es hat sicherlich mit dem Zerfall des staatssozialistischen Systems zu tun, dass es sozusagen in westlichen Industriegesellschaften rechtspopulistische Entwicklungen gegeben hat. Es hat auch damit zu tun, dass wir gewissermaßen in einer weltpolitischen Phase des Zerfalls der Nationalstaaten stehen, ein Thema, das sie ja ganz intensiv aufgreift. Aber das, was mir nur wichtig scheint, sie hat ursprünglich die Gleichsetzung gar nicht im Sinn gehabt. Also das ist das, was man sozusagen jetzt feststellen muss. Wenn wir jetzt sozusagen dran denken, dass es gerade Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre eine ganz heftige rechte Welle des Antikommunismus in den USA gegeben hat, so hat es natürlich Intellektuelle gegeben, die mit dem Stalinismus nichts am Hut hatten, aber sozusagen auch nicht in diese Schneise des rechten Antikommunismus einschwenken zu wollen, die nach sozusagen einer liberalen Alternative gesucht haben. Und in dieser Situation kommt sozusagen der Text von Hannah Arendt und wird sozusagen auch gewissermaßen als handlungsleitend, ermunternd wieder aufgenommen. Für Hannah Arendt ist ja der Nationalsozialismus nicht spezifisch Deutsches, also kein Produkt einer speziellen deutschen Geschichte, sondern sogar im Gegenteil der Untergang der deutschen Traditionen. Das muss ja für die Deutschen in den 50er Jahren auch Musik in den Ohren gewesen sein. Ist das der Grund, warum in Deutschland Hannah Arendt schon in den 50er Jahren so stark rezipiert worden ist? Die große öffentliche Aufmerksamkeit, die Hannah Arendt auf sich gezogen hat, war ja nach Erscheinen ihres Buchs über den Eichmann-Prozess und über die skandalisierende Formel, die Banalität des Bösen. Wobei da sicherlich sozusagen eine politische Linie existiert zwischen dem Text der totalen Herrschaft und dieses Exempel Eichmann. Das ist gewissermaßen, das ist das richtige Wort, es ist das Exempel ihrer Theorie totaler Herrschaft. Also mir geht es zum jedenfalls so, dass der Text heute mir sogar zugänglicher erscheint, plausibler erscheint, also das hängt wahrscheinlich auch mit meiner Denkgeschichte zusammen, als es in den 60er Jahren war, als ich das Buch massiv zur Kenntnis genommen habe. Weil die letzten Reste heilsgeschichtlicher Versprechungen durch eine politisch gewendete Geschichtsphilosophie in einem solchen Ausmaß desavouiert sind, dass ihre an klassischen politischen Denkern geschulte Theorie viel, zumindest mir wesentlich überzeugender erscheint, als sie mir damals erschienen ist. Ich muss gestehen, ich hatte also da auch meine Zweifel an dieser Richtigkeit, ob das wirklich fair sei. Und das ist also heute viel plausibler und auch das, was man über den Stalinismus heute erst weiß, da sind ja viele Publikationen auch gar nicht zu ihrer Zeit zur Verfügung gestanden. Sie schreibt ja auch, soweit wir wissen und soweit wir kennen. Also sie und da wurde sie nachher sehr bestätigt. Nicht? Das, was, glaube ich, wichtig ist, sie bezeichnet die totale Herrschaft als sozusagen die neue Staatsform des 20. Jahrhunderts, setzt es sozusagen mit anderen historischen Staatsformen in Beziehung. Aber es geht immer darum, wie sozusagen der Raum des Politischen sozusagen gewahrt werden kann. Und es geht auch immer darum, sozusagen, wo liegt gewissermaßen die Verantwortung des Individuums. Ja. Das hat natürlich gerade in dieser Zeit auch etwas sehr Erfrischendes gehabt und etwas seinerseits Aufklärendes, dass sie in einer erfrischenden Offenheit immer wieder vom Mob redet, vom Gesindel redet, ja. Und nicht als versucht, durch objektive Faktoren zu erklären. Das muss man auch sehen. So hat es sich aber natürlich auch die Feinde geschaffen. Natürlich. Es war sozusagen natürlich schon diese direkte und aggressive Sprache und tabulose Sprache. Aber das hat auch so ein sehr Erfrischendes und meiner Meinung nach auch wirklich Aufklärerisches. Ja? Weil dieses Verstecken hinter objektiven Tendenzen, das zu dieser Zeit sehr en vogue gewesen ist, das hat ja sehr viel verkleistert. Nicht? Also, und das hat sie aufgebrochen. Hannah Arendt beschränkt ja den Begriff des Totalitarismus auf den Nationalsozialismus und auf die Zeit des Stalinismus bis Stalins Tod. Sie diskutiert zwar dann, ob es auf das China unter Mao Zedong noch zutreffen könnte, lässt es aber offen. Lässt sich Ihr Totalitarismusbegriff eigentlich auch auf andere Regimes anwenden, auf andere Regimes seither, auf andere mögliche Regimes? Grundsätzlich ja. Wenn sozusagen die beiden Elemente, die Sie ansprechen, nämlich Terror und totale Ideologie zutreffen. Mhm. Das war ja auch der Grund, warum Sie auf die Regime sozusagen nach Stalins Tod den Begriff nicht mehr anwenden wollte. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, man kann sie sogar weiter anwenden, als sie selber vermutet hat. Sie schreibt nämlich erstaunlicherweise, dass eine der Bedingungen zur Herausbildung totaler Herrschaft eine gewisse demografische Größe notwendig sei. Sie schreibt zum Beispiel, dass der italienische Faschismus keine totale Herrschaft sein konnte, weil er ganz einfach demografisch zu klein war. Das gilt auch für all die Faschismen in Europa zu den 30er Jahren. Und ich denke, dass sie da bedauerlicherweise widerlegt wurde. Man darf mal denken heute an Nordkorea oder an die Herrschaft der Khmer Rouge. Das sind oder waren relativ kleine Völker und trotzdem war das totale Herrschaft in schrecklichster oder ist in schrecklichster Form. Also es geht sogar über das hinaus, was sie selber diagnostiziert hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber. Ja, absolut. Rudolf Burger, Eva Kreisky, vielen Dank für diese Erklärungen. New York, das ja als eine relativ unbekannte Emigrantin dort ein Buch über die Ursprünge des Totalitarismus veröffentlichte. Der Klarinettist Dave Terrace und sein Orchester. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit einigen Wochen ist auch deutschen Lesern ein Buch zugänglich, dessen Gegenstand sie seit langem unmittelbar betrifft, dessen Thesen sie durch Kritiken und Kontroversen, zumindest in den groben Umrissen, kennenlernen konnten. Hannah Arendts Darstellung »Eichmann in Jerusalem« mit dem Untertitel »Ein Bericht von der Banalität des Bösen«. Die Autorin stellt den Vernichtungsfunktionär... Oktober 1964. Der Sender Freies Berlin bringt eine Diskussion über ein Buch, das erhitzte Debatten ausgelöst hat. In manchen amerikanischen Städten ist sein Vertrieb boykottiert worden. Auch in Deutschland gibt es vehemente Kritik. Adolf Eichmann, in leitender Funktion für den Massenmord an den Juden verantwortlich, erscheint in Hannah Arendts Bericht vom Prozess gegen ihn, 3 Jahre zuvor in Jerusalem, als farbloser Schreibtischtäter, als sozusagen harmloser Befehlsempfänger. So sollen die Verbrechen des Dritten Reichs entstanden sein? In einem Interview mit dem Journalisten Joachim Fest spricht Hannah Arendt über die Entstehung des Buchs und klärt über einige Missverständnisse auf. Hören wir einen Ausschnitt. Eine der Thesen Ihres Buches, sie taucht bereits im Untertitel auf, ist die von der Banalität des Bösen. Daran haben sich zahlreiche Missverständnisse geknüpft. Ja, sehen Sie, diese Missverständnisse sind eigentlich in der ganzen Polemik, gehören zu dem Wenigen, was echt ist. Das heißt, ich bin der Meinung, dass diese Missverständnisse entstanden wären, ganz gleich was sonst. Das hat irgendwie ungeheuer schockiert. Und das verstehe ich sehr gut, denn ich selber war davon sehr schockiert. Für mich selber war das etwas, worauf ich eigentlich nicht vorbereitet war. Nun, ein Missverständnis ist das folgende. Man hat geglaubt, was Banales ist auch alltäglich. Nun, ich habe es so nicht gemeint. Ich habe keineswegs gemeint, der Eichmann sitzt in uns, jeder von uns hat den Eichmann und weiß der Deibel was. Nichts dergleichen. Ich will Ihnen sagen, was ich mit der Banalität meine, weil mir in Jerusalem eine Geschichte eingefallen ist, die Ernst Jünger einmal erzählt hat und die ich vergessen hatte. Ernst Jünger ist während des Krieges zu pommerischen oder mecklenburgischen, nein, ich glaube Pommern, Bauern gekommen. Die Geschichte steht in den Strahlungen. Und der Bauer hatte russische Kriegsgefangene unmittelbar aus den Legern bekommen, natürlich völlig verhungert. Sie wissen, wie russische Kriegsgefangene hier behandelt worden sind. Und sagt zu Jünger, na, dass das Untermenschen sind und Vieh, wie es Vieh, das kann man ja sehen, sie fressen den Schweinen das Futter weg. Jünger bemerkt zu dieser Geschichte, manchmal ist es, als ob das deutsche Volk vom Teufel geritten wird. Diese Dummheit hat etwas wirklich Empörendes. Und das ist die Dummheit. Eichmann war ganz intelligent, aber diese Dummheit hatte er. Das war die Dummheit, die so empörend war. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Nicht wahr? Nach dem Erscheinen von Daniel Goldhagens Studie über Hitlers willige Vollstrecker 1996 rückte auch Hannah Arendts Darstellung des Befehlsempfänger- und Mitläufertums wieder in die Diskussion. Monika Halko hat mit einer Zusammenfassung der Debatte über Arendts seinerzeitige Schlussfolgerungen. Fühlen Sie sich schuldig an der Beteiligung am Mord von Millionen von Juden? Beantworten Sie ja oder nein? Ich habe die Transporte befehlsgemäß durchführen müssen. Adolf Eichmann im Verhör durch den Jerusalemer Staatsanwalt im Sommer 1961. Der kategorische Imperativ war kurz abgetan mit den Worten getreu nach dem Gesetz, gehorsam, selber ein ordentliches Leben führen, nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommen. Den kategorischen Imperativ für den Hausgebrauch eines kleinen Mannes. Es waren Sätze wie diese, das unbeholfene Strapazieren von Klischees, mit denen Adolf Eichmann sich in Jerusalem zu rechtfertigen suchte, die Hannah Arendt zu einer ihrer umstrittensten Aussagen, zur Formel von der Banalität des Bösen geführt hat. In diesen letzten Minuten war es, als zöge Eichmann selbst das Fazit der langen Lektion in Sachen menschlicher Verruchtheit, der wir beigewohnt hatten. Das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert. Diesen Satz, mit dem sie ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozess zusammenfasste, haben mir viele bis heute nicht verziehen. Freunde und Kollegen sowie Überlebende der Shoah wandten sich entsetzt von Hannah Arendt ab. Sie warfen mir vor, die Katastrophe respektlos zu verharmlosen und das Leid der Juden herabzusetzen. Ein fatales Missverständnis, wie Frank Stern, Film- und Geschichtswissenschaftler, rekapituliert. Die Banalität des Bösen besagt nun nicht, dass jeder Massenmord banal ist. Das Morden ist nicht banal, sondern es dreht sich um die Mentalität, die Psyche derjenigen, die sie ausführen. Hannah Arendt hat die Shoah nicht relativiert, sondern hat das Bild des Täters entdämonisiert, indem sie auf die Sozialisationsbedingungen, auf die Arbeitsbedingungen, auf die Bürokratisierung, auf die Radikalisierung der Vernichtungspolitik einging und die Täter als Menschen zeigte, und nicht als Wesen von einem anderen Stern, die irgendwie über Österreich oder Deutschland hergefallen waren und ihr böses Handwerk verrichteten. Anfang der 60er Jahre war die Zeit aber noch nicht reif, sich vom Bild des monströsen Nazischergen zu verabschieden. Die Erfahrung des Nationalsozialismus hatte zwar eine tiefe Kluft zwischen die Angehörigen der Opfer und Täter gerissen, aber in einem war man sich trotzdem einig. Dass ein derart beispielloses Verbrechen nur von Leuten begangen werden konnte, denen jede Form von Menschlichkeit, ja jede Form des Menschseins, abhanden gekommen war. Arendt wollte mit dieser Vorstellung vom Nazi-Verbrecher als barbarischem Tier bewusst brechen. Nicht, um ihn als harmlosen Pflichterfüller darzustellen, sondern um das eigentlich Monströse hervorzukehren. Die Unbedarftheit und Emotionslosigkeit, die die bürokratische Organisation des Massenmords möglich gemacht hat. Ich habe Sie über Ihre innere Einstellung dazu gefragt, die Juden durch Einschüchterung zur Auswanderung zu zwingen. Ihre innere Einstellung? Meine innere Einstellung ist an sich damals genauso gewesen wie heute. Ich habe gesehen, dass der Jude zurückgedrängt wird aus allen Lebensgebieten des deutschen Volkes, dass es ihm wirtschaftlich schlecht geht, dass er bedrängt und bedrückt wird. Ich habe mir aber sagen können, zu meiner Beruhigung, ich habe keinen Anteil daran, an diesen Dingen allen. Ich bin hierher hergestellt und soll nun helfen, in Auswanderung zu machen. Es war gewissermaßen schiere Gedankenlosigkeit, etwas, das mit Dummheit keineswegs identisch ist, die ihn dafür prädisponierte, zu einem der größten Verbrecher jener Zeit zu werden. Dass eine solche Realitätsferne und Gedankenlosigkeit in einem mehr Unheil anrichten können, als alle die dem Menschen vielleicht innewohnenden bösen Triebe zusammengenommen, das war in der Tat die Lektion, die man in Jerusalem lernen konnte. Klaus Detloff, Professor für Philosophie an der Universität Wien. Was ist ein Mensch, der absolut thoughtless ist, der überhaupt nicht in der Lage ist, sich in die Lage anderer zu versetzen, der nicht fähig ist, einen Satz zu sprechen, der nicht irgendein Stempel ist? Was ist das anderes als ein Monster? Also ich würde sagen, Hannah Arendt hat Eichmann in dem Maße entmythologisiert, indem sie selber wieder ein Monster eigener Art aus ihm gemacht hat. Doch fassungsloses Erstarren schien Arendt eine ebenso unangemessene Reaktion auf die Erkenntnisse des Jerusalem-Prozesses wie die Flucht aus der Verantwortung, die Eichmann dort an den Tag gelegt hat. Für sie gab es nur einen Weg, die größte aller Katastrophen zu bewältigen: die akribische Analyse und Aufklärung der konkreten Umstände, unter denen jedweder Widerstandsgeist und alles moralische Urteilsvermögen zusammenbrechen konnte. Doch das setzte ein hohes Maß an Selbstkritik bei Tätern wie Opfern und Mitwissern voraus. Zu der, sagt Frank Stern, waren aber Mitte der 60er nur wenige bereit. Wenn man sich der These der Banalität des Bösen stellte, musste man sich der eigenen Gesellschaft und der eigenen Verantwortung in der jeweiligen Gesellschaft auch stellen. Und man musste vielleicht anders an die Analyse der nationalsozialistischen Gesellschaft und der Shoah, der Vernichtungspolitik, herangehen, was ja dann in den darauffolgenden Jahren auch erfolgte. Diese Kontroverse hatte ja immens positive Folgen, indem sich eine jüngere Generation von Sozialwissenschaftlern, Historikern, Kulturwissenschaftlern daran gemacht hat, neue Fragen zu stellen und das Phänomen des Nationalsozialismus zu untersuchen, zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht hat. Das heißt, ihr Buch von der Banalität des Bösen ist auch ein Appell an Humanismus, an individuelle Verantwortung eines jeden. Und wenn es überhaupt so etwas wie Lehren der Geschichte gibt, ist hier eine Lehre. Das heißt, jeder Soldat, sag ich mal, jeder Mensch in einem Staatsapparat muss sich immer wieder die Frage stellen, verletze ich demokratische, humanistische Normen, wenn ich mich einfach Hinweisen von oben füge? Das heißt, die Fragen, die Hannah Arendt aufwirft, beziehen sich nicht nur auf die absolute Grenzsituation des Massenmordens, sondern beziehen sich eigentlich auf unser demokratisches Selbstverständnis. Wie verhalte ich mich in Grenzsituationen, in Konfliktsituationen, in denen es um unsere Grundwerte geht? Sie hörten Diagonal zur Person Hannah Arendt, die radikale Denkerin des Politischen, oder Was zählt, das liegt dazwischen. Eine aktualisierte Sendung aus dem Jahr 2005. Studiotechnik Gerald Ernst, gesprochen haben Brigitta Furgler, Nikolaus Kinski, Sandra Kreisler und Susanne Rousseau. Mit Beiträgen von Günter Keindelsdorfer, Michael Schrott, Madeleine Amberger, Robert Rottifer, Rosa Leyen und Peter Zimmermann. Redaktion Peter Lachnit und Johann Kneis, der diese Sendung auch moderiert hat. Nächste Woche Bauen für alle. Diagonal zum Thema Infrastruktur. Samstag 17:05 Uhr, Österreich 1.